Let's go, people. Okay, fangen wir an, Leute. God is good. Gott ist gut. He's better than you can think. Er ist besser, als du dir vorstellen kannst. Much, much, much better. Viel, viel besser. Tonight we're going to give another short, maybe 1 hour break. Heute Abend machen wir wieder eine kurze, etwa einstündige Pause. And then we finish tonight with question and answers. Und danach beenden wir das Ganze mit Fragen und Antworten. Because people always have so many questions. Denn die Leute haben immer so viele Fragen. So I will do my best to answer your question. Deshalb werde ich mein Bestes geben, um eure Fragen zu beantworten. Don't worry, if I won't be able to answer your question, we always have Daniel. Aber keine Sorge, wenn ich nicht in der Lage bin, deine Fragen zu beantworten, haben wir immer noch Daniel. He's so smart. Mm-hmm. Er ist so klug. He can answer all the questions. Er kann alle Fragen beantworten. Oh, God is good, people. Oh, Gott ist gut, Leute. Don't forget that God is good. Vergesst nicht, Gott ist gut. So I was teaching you about thinking right. Ich habe darüber gelehrt, wie man das Richtige denkt. Teaching about believing right. Wie man das Richtige glaubt. I was teaching you about authority. Ich habe über Autorität gelehrt. I was teaching you about surrender to the kingdom and not to yourself. Und darüber, dass du dich dem Reich Gottes und nicht dir selbst hingibst. So what are we going to talk about this afternoon? Über was sollen wir nun heute Nachmittag sprechen? What do you guys want me to talk about? Was möchtet ihr, dass ich darüber rede? I asked Daniel. Ich habe Daniel gefragt. I said, Daniel, what shall I teach this afternoon? He said, talk about the supernatural. Und ihm gesagt, Daniel, worüber soll ich heute Nachmittag lehren? Und er sagt, sprich über das Übernatürliche. See how prophetic he is? Seht ihr, wie prophetisch er ist? Guys, are you enjoying this seminar? This whatever you call it, this immersion, this whatever. Leute, gefällt euch dieses Seminar bzw. diese Vertiefung oder wie auch immer ihr es nennt? Es gefällt euch also. Gut, wir sollten mehr davon machen. I'm enjoying it too. Mir gefällt es auch. Okay, Holy Spirit, we thank you. Okay, Heiliger Geist, wir danken dir. You are amazing, kind, beautiful, powerful. Dass du fantastisch, liebevoll, kraftvoll bist. That you just blow off the limits of our lives. Dass du die Begrenzungen unseres Lebens einfach wegbläst. We thank you that when we follow you, there's nothing that's impossible anymore. Wir danken dir, dass nichts mehr unmöglich ist, wenn wir dir nachfolgen. You open the treasure chest of heaven. Du hast die Schatzkammern des Himmels geöffnet. So Holy Spirit, we surrender to you this afternoon. Deshalb geben wir uns dir heute Nachmittag hin, Heiliger Geist. We thank you that you are our helper. Wir danken dir, dass du unser Helfer bist. So help us, Holy Spirit, to be alert. Also hilf uns, Heiliger Geist, dass wir wach sind. Help us to learn. Hilf uns zu lernen. But more than anything else, help us to see Jesus. Und mehr als alles andere, hilf uns, Jesus zu sehen. You always point to Jesus. Denn du zeigst immer auf Jesus. Thank you. Danke. So look. Also schaut. When we talk about the supernatural, unfortunately people usually just think about healing. Wenn wir über das Übernatürliche sprechen, denken die meisten Menschen leider nur an Heilung. Why is that unfortunate? Warum ist das bedauerlich? Because healing is only a small part of the supernatural. Weil Heilung nur ein kleiner Teil des Übernatürlichen ist. Warum hast du deinen wunderbaren Jungen mitgebracht, den ich so sehr liebe, aber dein süßes kleines Mädchen ist nicht hier? Where is Valentina? Wo ist Valentina? No, she's so sweet. Sie ist so süß. And he's so smart. Und er ist so clever. He said to my wife today, he said, don't eat too much sugar, otherwise you're gonna sleep this afternoon. Er sagte heute zu meiner Frau, iss nicht zu viel Zucker, sonst schläfst du heute Nachmittag ein. He's a smart kid. Ein kluges Kind. He should teach here. Er sollte hier lehren. He sees angels. Er sieht Engel. He connects with the spiritual world. Er tritt in Verbindung mit der geistlichen Welt. Incredible great prophet of the future. Er ist ein außergewöhnlicher großer Prophet der Zukunft. You know that, don't you? Das wusstest du nicht, wahr? You have to remember that. Du musst dich immer daran erinnern. God called you to be a prophet that opens a new way for the people of God. Gott hat dich berufen, ein Prophet zu sein, der einen neuen Weg für die Kinder Gottes öffnet. God has called you to be a prophet that makes the supernatural very simple. Gott hat dich berufen, ein Prophet zu sein, der das Übernatürliche ganz einfach macht. The devil is always trying to stop you with his lies. Der Teufel versucht immer zu dich mit seinen Lügen aufzuhalten. You must learn not to listen to them and listen to the truth. Aber du musst lernen, nicht auf sie zu hören, sondern auf die Wahrheit zu hören. Die Wahrheit ist, dass die Dinge, die du bereits in deinem Herzen gesehen hast, viel realer sind als die Dinge, die du um dich herum siehst. Und Gott möchte, dass du lernst, diese Wahrheit zu glauben. Denn Gott sagt, ich habe dich wirklich dazu berufen, ein Prophet zu sein, um einen neuen Weg für die Kinder Gottes zu öffnen, auf dem sie gehen können. Ein Weg, der seit Jahrhunderten verloren gegangen ist. Doch das Volk Gottes bekommt nun wieder Zugang wegen dir. So remember, you need to see with the eyes of your heart. Also erinnere dich, du musst mit den Augen des Herzens sehen. That's the reality. Das ist die Realität. So, here is what we need to learn. Okay, hier ist das, was wir lernen müssen. We need to learn that the supernatural is not just healing. Wir müssen lernen, dass das Übernatürliche nicht nur Heilung ist. If you really think about the life of Jesus, wenn du an das Leben von Jesus denkst, but if you think about the Bible even before Jesus, und wenn du an die Bibeltexte vor der Zeit von Jesus denkst, you will find there are so many crazy miracles in the Bible. Wirst du feststellen, dass es so viele verrückte Wunder in der Bibel gibt. I mean, crazy miracles. Also wirklich verrückte Wunder. Think about this. Denk doch nur an Folgendes. No, my axe came off the... Whatever you call it. Wood stick. The wood stick. What do you call it? The handle. My axe flew off the handle and fell in the water. Oh nein, meine Axt hat sich vom Griff gelöst und fiel ins Wasser. Now it's down in this river. Jetzt liegt sie dort unten im Fluss. But it wasn't mine. I borrowed it from somebody. How do I get it? Aber sie gehört mir gar nicht. Ich habe sie von jemandem geliehen. Wie bekomme ich sie wieder? It's in the Bible. Das steht in der Bibel. The prophet says, no problem. Der Prophet sagte, kein Problem. Give me a piece of wood. Gib mir ein Stück Holz. He throws the wood in the water and the metal axe begins to float. And the guy takes it out. Er warf das Holz ins Wasser und die Metallaxt begann zu schwimmen und der Mann konnte sie herausnehmen. Do you know what's so sad? Wisst ihr, was so traurig ist? So sad. So traurig. That we have left the supernatural in general to the spiritists, to the esoterics, to the occult, to the strange people. Dass wir das Übernatürliche für gewöhnlich den Spiritisten oder Esoterikern oder den Okkulten und merkwürdigen Menschen überlassen haben. When in reality it all belongs to us. Obwohl es in Wirklichkeit uns gehört. There's a guy in New York. Es gibt einen Mann in New York. He was a very high level Satanist. Der ein sehr hochrangiger Satanist war. And he became a Christian. Und er wurde Christ. So look what he said. Hört, was er sagte. He said, at night we used to. They were actually given jobs, like Christians are given jobs too. Er sagte, dass sie nachts Aufgaben bekamen, so wie Christen ebenfalls Aufgaben erhalten. You know, like the pastor says, hey, do this, multiply your cell group, go and preach, take people to the encounter. Wenn der Pastor zum Beispiel sagt, tu das, multipliziere deine Kleingruppe, geh und predige, bring Menschen in eine Begegnung hinein. So those leaders of Satanism, they also gave the other Satanists jobs. Die Leiter der Satanisten gaben den anderen Satanisten ebenfalls Aufgaben. And this was a very high-ranking Satanist. Und dies war ein sehr hochrangiger Satanist. Do you know what they had to do? Wisst ihr, was sie tun mussten? At night they had to travel in the spirit over the city. Nachts mussten sie sich im Geist über die Stadt bewegen. And they had to look as they were flying in the spirit over these houses. Und während sie im Geist über diese Häuser flogen, they had to look in the spirit where there were homes that were vulnerable. Mussten sie im Geist nach Häusern suchen, die angreifbar waren. And they had to release curses over these houses. Und sie mussten Flüche über diesen Häusern freisetzen. So that families would be destroyed. So dass Familien zerstört würden. Do you think that's nice? Meint ihr, das ist nett? Good morning. Did you eat too much sugar? Are you asleep? Guten Morgen. Habt ihr zu viel Zucker gegessen? Seid ihr noch hier? Do you think that's nice? Denkt ihr, das ist nett? I agree, it's bad. Ich stimme euch zu, das ist böse. Do you think that the devil can create? Denkt ihr, dass der Teufel etwas erschaffen kann? I agree. Ich stimme damit überein, nein. God has not given him that power to create. Gott gab ihm keine Schöpfungskraft. Remember, the devil was not created in God's image, but you were. Erinnert euch, der Teufel wurde nicht in Gottes Ebenbild erschaffen, aber ihr schon. If God is the creator and the devil is a created being that was not created in his image. Wenn Gott der Schöpfer ist und der Teufel ein erschaffenes Wesen, das nicht in seinem Ebenbild erschaffen wurde. That means he does not have creative power. Dann heißt das, dass er keine Schöpfungskraft hat. Only God and whoever he created in his image has created power. Nur Gott und diejenigen, die er in seinem Ebenbild erschaffen hat, haben Schöpfungskraft. So you and I have been given creative power. Das heißt, du und ich, wir haben Schöpfungskraft erhalten. So think a little bit with me. Jetzt überleg mal ein bisschen mit mir. If Satanists can travel in the spirit and release bad stuff, wenn Satanisten im Geist reisen und böse Dinge freisetzen können, I would like to find one Bible verse from any of you. Dann soll mir irgendeiner von euch ein Bibelvers nennen. One Bible verse. Nur ein Bibelvers. That clearly says that the Christians cannot travel in the spirit and release blessing. Der klar sagt, dass Christen nicht im Geist reisen und Segnungen freisetzen können. Who can tell me one Bible verse? Wer kann mir einen Bibelvers nennen? Nobody? Niemand? You guys either know your Bible so very well or you're not sure. Kennt ihr eure Bibeln so gut oder seid ihr euch nicht sicher? Is there anything in the Bible that says the children of God are not allowed to travel in the spirit? Gibt es irgendwas in der Bibel, das besagt, den Kindern Gottes ist es nicht erlaubt, im Geist zu reisen? So, well, if there is no Bible verse that says it, then why don't you? Okay, wenn es keinen solchen Bibelvers gibt, der das verbietet, warum tut ihr es dann nicht? You see, we are so afraid of everything the devil does, instead of doing stuff that's opposite of what he does. Seht ihr, wir haben so viel Angst vor den Dingen, die der Teufel tut, anstatt dass wir die Dinge tun, die das Gegenteil von dem sind, was er tut. So we walk around talking, oh my God, the devil does this, the devil does that, the devil does the other. Wir gehen herum und sagen, oh Gott, der Teufel tut dies, der Teufel tut das. If we would walk in this supernatural the way God wants us to, we would worry much less about the devil. Wenn wir im Übernatürlichen wandeln würden, wie Gott das möchte, dann würden wir uns viel weniger Sorgen um den Teufel machen. And the devil would worry much more about us. Und der Teufel würde sich viel mehr Sorgen um uns machen. That's a good one. Das ist ein guter Satz. I like that. Er gefällt mir. If we would walk the way God wants us to walk, wenn wir so leben würden, wie Gott es möchte, würden wir uns viel weniger Sorgen wegen dem Teufel machen, aber der Teufel würde sich viel mehr Sorgen wegen uns machen. Wenn die geistliche Welt eine Realität ist, und das ist sie selbstverständlich, warum leben, handeln und bewegen wir uns dann nicht mehr in der geistlichen Welt? Because we've limited the supernatural basically to healing. Denn wir haben das Übernatürliche im Grunde genommen auf Heilung beschränkt. Look how dangerous this is. Schaut, wie gefährlich das ist. Look how dangerous this is. Schaut, wie gefährlich das ist. Why is it highly dangerous to limit the supernatural to healing? Warum ist es hochgefährlich, das Übernatürliche auf Heilung zu beschränken? I tell you why. Ich sage dir warum. Because the moment your healing doesn't happen for whatever reason, you now question the whole supernatural. Denn in dem Moment, in dem deine Heilung aus irgendeinem Grund nicht passiert, hinterfragst du das Übernatürliche als Ganzes. Do you see what I'm saying? Verstehst du, was ich sage? If you limit the supernatural to healing and your healing doesn't happen, in your heart you now believe that the supernatural doesn't happen. Wenn du das Übernatürliche auf Heilung reduzierst und deine Heilung nicht passiert, dann glaubst du nun in deinem Herzen, dass das Übernatürliche nicht geschieht. But if this healing is just one small fraction of the supernatural. Aber wenn Heilung nur ein kleiner Teil des Übernatürlichen ist. And the whole supernatural becomes a lifestyle. Und das ganze Übernatürliche ein Lebensstil wird. Provision. Versorgung. Miracles. Wunder. Healing. Heilung. Food multiplication. Essensvermehrung. Walking in the spirit, traveling in the spirit. Im Geist wandeln, im Geist reisen. Being teletransported. Teleportation. All of these things that are in the Bible. All diese Dinge, die in der Bibel sind. I was teletransported once with my car and that saved my life. Ich wurde einmal mit meinem Auto teleportiert und das hat mir das Leben gerettet. So you see, once the supernatural becomes my natural home, seht ihr, wenn das Übernatürliche zu meiner natürlichen Heimat wird, then healing is just another small part of the whole supernatural. Dann ist Heilung einfach ein kleiner Teil des gesamten Übernatürlichen. I do believe that the supernatural includes that Christians are moving and traveling in the spirit. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass das Übernatürliche auch beinhaltet, dass Christen im Geist wandeln und reisen. Christians need to learn. Christen müssen lernen, to sing the songs that we sing a little bit more consciously. Die Lieder, die wir singen, ein bisschen bewusster zu singen. Did you know that we, most of us, are not even aware of what we sing? Wisst ihr, dass die meisten von uns sich nicht einmal bewusst sind, was sie singen? I'm sorry to have to say this. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. I've been holding back since last night. Ich halte das seit gestern Abend zurück. I was watching you guys. Ich habe euch beobachtet, Leute. Enchi meu corazón. Füll mein Herz mit deiner Liebe. Kevin. Kevin. You told the people to sing something that's unbiblical. Du hast den Leuten gesagt, dass sie etwas singen sollen, das unbiblisch ist. You did. Du hast das getan. You did. Wirklich. You have to change the word from enchi to encho. Du musst das Wort ändern von füllen in gefüllt. All these people were asking God to fill their hearts with love, but the Bible says his love is poured into our hearts. All diese Menschen haben Gott gebeten, ihr Herz mit Liebe zu füllen, aber die Bibel sagt, dass seine Liebe bereits in unser Herz ausgegossen wurde. God cannot put more love in his heart because he put it in there through the Holy Spirit. Gott kann nicht mehr Liebe in unser Herz legen, denn er hat sie bereits durch den Heiligen Geist hineingelegt. Aber schau, wie wichtig das ist. Ich kritisiere ihn nicht. Ich versuche nur, eure Augen zu öffnen. Wir proklamieren durch viele Lieder Dinge über unserem Leben, die biblisch gesehen falsch sind. Was geschieht, wenn wir Gott bitten, unser Herz mit Liebe zu füllen, die die Welt verändert? Zuerst einmal kann Gott diese Gebete nicht beantworten, weil unsere Herzen bereits mit seiner Liebe gefüllt wurden. Read my book, Walking in Perfect Love. Lies mein Buch In vollkommener Liebe leben. Called just love in Portuguese. Na verdade chama só amor. So what happens? Was passiert noch? So we declare, God, fill my heart, fill my heart, fill my heart. Wir proklamieren, Herr, füll mein Herz, füll mein Herz, füll mein Herz. With the love that changes the world. Mit der Liebe, die die Welt verändert. Then we go out and the whole world is bad. Dann gehen wir raus und die ganze Welt ist schlecht. And we don't have the power to change the world because we still have to wait for our hearts to be filled with His love. Und wir haben nicht die Kraft, um die Welt zu verändern, denn wir müssen erst noch warten, dass unser Herz mit seiner Liebe gefüllt wird. So our hearts, we have to be very careful what our hearts believe. Deshalb müssen wir sehr sorgfältig darauf achten, was unser Herz glaubt. So I like this song. Ich mag dieses Lied. I just don't like that one word. Ich mag nur dieses eine Wort nicht. I sing, you filled my heart with the love that changes the world. Deshalb singe ich, du hast mein Herz gefüllt mit der Liebe, die die Welt verändert. So that's what I was singing. Das singe ich. But look how important this is. Und schaut, wie wichtig das ist. Because so many things in the spiritual world have already happened. They have been done. Weil so viele Dinge in der geistlichen Welt bereits passiert sind. Sie sind bereits geschehen. And we keep waiting for them to be done. Doch wir warten darauf, dass sie passieren werden. And this has to be a shift in our heart. Und das muss sich in unseren Herzen verändern. Why does this have to be a shift in our heart? Warum muss sich das in unseren Herzen verändern? The first part of the song that we sang was really, really good. Der erste Teil des Liedes, das wir gesungen haben, war sehr gut. Open my eyes. Öffne meine Augen. See, Paul said, every time I think about you, I pray. Seht ihr, Paulus sagt, jedes Mal, wenn ich an euch denke, bete ich. That's Ephesians 1, verse 15. Das ist Epheser 1, 15. He's, every time I think about you, I pray that you will have the spirit of wisdom and revelation to know him better. Er sagte, jedes Mal, wenn ich an euch denke, bete ich, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung habt, um ihn besser zu kennen. And then he says this, und dann sagte er, that the eyes of your hearts may be open. Damit die Augen eures Herzens geöffnet werden. That you may see three important things. Und ihr drei wichtige Dinge seht. And we're not going to talk about these three things. Und wir werden über diese drei Dinge jetzt nicht sprechen. What we're going to talk about is the importance to see with your heart and not with your natural eyes. Aber wir werden darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass du mit deinem Herzen und nicht mit deinen natürlichen Augen siehst. Christen haben im Allgemeinen nicht gelernt, auf die Weise zu sehen, wie wir sehen müssen. Wenn wir größere Werke als Jesus tun sollen. Jesus walked through this world with open eyes. Jesus ging durch diese Welt mit offenen Augen. Think about this. Denk darüber nach. When people were doing stuff or thinking stuff, the Bible says over and over again, Jesus perceiving the thoughts of their hearts. Wenn Menschen Dinge tun oder denken, sagt die Bibel immer wieder, Jesus erkannte die Gedanken ihres Herzens. See, before people could say one word, Jesus already saw in the spirit what was going on inside of their heart. Schaut, noch bevor die Leute auch nur ein Wort sagen konnten, sah Jesus bereits im Geist, was in ihrem Herzen vorging. Was würde passieren, wenn wir Christen lernen würden, so zu handeln? Was würde passieren, wenn wir lernen würden, in der geistlichen Welt zu sehen und uns dann dafür entscheiden würden, that what we see with the eyes of our hearts is the truth and what we see with the natural eyes is only a fact. Dass das, was wir mit den Augen unseres Herzens sehen, die Wahrheit ist und dass das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, lediglich ein Fakt ist. I have a habit. Ich habe eine Gewohnheit. My wife has tried to break in my life for more than 30 years. Die meine Frau versucht seit mehr als 30 Jahren in meinem Leben zu brechen. It's Tuesday, we've been married for 36 years and she has not yet been able to get rid of this habit in my life. Seit letzten Dienstag sind wir 36 Jahre verheiratet und sie konnte diese Gewohnheit in meinem Leben nicht brechen. I like everywhere I go. Ich mag es, überall wohin ich gehe. Airports, shops, supermarkets. Flughäfen, Läden, Supermärkte. Ärgert dich das ebenfalls? Ein bisschen. Ups. So here's what I like to do. Okay, ich mache gerne Folgendes. I like to stare people into the eyes, even strangers that I've never seen anywhere in my life. Ich starre den Menschen gerne in die Augen, auch Fremden, denen ich noch nie in meinem Leben begegnet bin. So I go to a restaurant and there are people sitting over there and I've never seen these people. Ich gehe zum Beispiel in ein Restaurant und dort sitzen ein paar Leute und ich habe diese Person noch nie zuvor gesehen. I stop eating and I go like this. Dann höre ich auf zu essen und mache Folgendes. And Debbie says, stop staring at them. Und Debbie sagt, hör auf, sie anzustarren. But I don't stop. Aber ich höre nicht auf. Because while I stare at them, I'm looking in the spirit to see what's going on inside of their hearts. Denn während ich sie anstarre, schaue ich sie im Geist an, um zu sehen, was in ihrem Herzen los ist. Okay. Then I can look through the eyes into their hearts. Und ich kann durch die Augen in ihr Herz schauen. And then I can say. Und dann kann ich sagen. Hey, you know, I don't know if you believe in God, but you know this and this and this, and they go, oh, you must be a prophet. Hey, ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst, aber weißt du, dies und dies und das, und sie sagen, huch, du musst ein Prophet sein. And I tell them. Und ich sage zu ihnen, sorry. Tut mir leid. Think about this. Stellt euch das vor. If we would learn to look in the spirit more than we look with our natural eyes. Wenn wir lernen würden, mehr im Geist zu sehen als mit unseren natürlichen Augen, we would walk much more naturally in the supernatural. Würden wir viel natürlicher im Übernatürlichen wandeln. So because I really wanted to learn to see with the spirit more than to see with the natural eyes, I have to stare at people. Weil ich wirklich lernen wollte, mehr im Geist zu sehen als im Natürlichen, muss ich Menschen anstarren. I have to. Ich muss. I haven't yet found another way to do that. Ich habe bisher noch keinen anderen Weg gefunden, wie ich das tun kann. I mean, I could do this. Ich könnte vielleicht auch Folgendes machen. Reinhard schließt die Augen. But then people would really think I'm crazy. Aber dann würden die Leute wirklich denken, dass ich verrückt bin. Stare at them with closed eyes. Wenn ich sie mit geschlossenen Augen anstarre. So I like to look into their eyes. Ich mag es also, in ihre Augen zu schauen. Look. Many, many, many times this has happened to me. Sehr, sehr oft ist mir Folgendes passiert. Many times. Sehr oft. I looked at people. Ich habe Menschen angeschaut. And in the spirit, I saw all the way back to their childhood, or even when they were in the mother's womb. Und im Geist sah ich zurück bis in ihre Kindheit, sogar als sie noch im Mutterleib waren. And then whatever I see there, I simply give them the opposite. Und von dem, was immer ich dort sehe, gebe ich ihnen dann einfach das Gegenteil. So if they have lived with rejection for the last 30 years, I give them acceptance. Wenn sie in den letzten 30 Jahren mit Ablehnung gelebt haben, dann gebe ich ihnen Annahme. If they have lived with the sense of they've never been loved, I release love. Wenn sie mit dem Gefühl gelebt haben, dass sie nie geliebt wurden, dann setze ich Liebe frei. Think about this. Denk darüber nach. What do the Satanists do? What does the devil do? Was machen die Satanisten? Was macht der Teufel? He walks in the spirit world and he sees the bad stuff in you and then he puts a little bit more bad stuff on top of the bad stuff. Er geht durch die geistliche Welt und er sieht die schlechten Dinge in dir und dann fügt er noch mehr schlechte Dinge zu den schlechten Dingen hinzu. We call it, man, why do they always attract the negative? Wir nennen das, Mann, warum ziehen sie immer das Negative an? Think about it. Denk mal darüber nach. The spiritual world is a reality we have to begin to see in the spirit. Die geistliche Welt ist eine Realität. Wir müssen anfangen, im Geist zu sehen. Aber weil wir unseren natürlichen Augen so viel mehr vertrauen als den Augen unseres Herzens, we are so connected to everything that's natural and so disconnected to the spiritual world, from the spiritual world. Sind wir so verbunden mit allem, was natürlich ist und so getrennt von allem, was aus der geistlichen Welt ist. Jesus walked around. Jesus ging umher. The Bible says he only did what he saw the Father do. So yeah. Jesus saw in the spiritual world. Und die Bibel sagt, er tat nur das, was er den Vater tun sah. Das heißt, Jesus sah in der geistlichen Welt. So in John chapter 9. In Johannes Kapitel 6. When suddenly there was a multitude of people and no food. Als plötzlich eine Menschenmenge da war und es war keine Nahrung. And Jesus looked at Philip and said, Philip. Schaute Jesus Philippus an und sagte, Philippus. Where shall we take food to feed them? Woher bekommen wir Essen, um sie zu versorgen? Think about how incredible Jesus is. Überleg dir doch, wie fantastisch Jesus ist. Jesus says, hey Philip, where shall we take food? Jesus sagte, hey Philippus, woher bekommen wir Nahrung? Do you know what the Bible says in the next verse? Und wisst ihr, was die Bibel im nächsten Vers sagt? Said that to test Philip, because he already knew what he would do. Jesus sagte das, um Philippus zu prüfen, denn er wusste bereits, was er tun würde. How did Jesus already know what would happen within the next 3 minutes? Woher wusste Jesus bereits, was in den nächsten 3 Minuten passieren würde? Because Jesus looked into a different dimension. Weil Jesus in eine andere Dimension geblickt hat. Und in der anderen Dimension sah er bereits, wie der Vater Fische und Brot multiplizierte. Nachdem er das Herz von Philippus geprüft hatte und Philippus hat die Prüfung nicht bestanden, nahm Jesus die Fische und das Brot und er brauchte nicht mehr zu beten, weil er bereits gesehen hatte, was geschehen würde. Und was tat er dann? Er nahm die Fische und das Brot und die Bibel sagt, er schaute auf zum Himmel. I think this is it has to be one of my favorite parts in the Bible about appropriating faith. Das ist einer meiner Lieblingsabschnitte über nehmenden Glauben. Jesus needed huge provision and never prayed for it. Jesus benötigte gigantische Versorgung und er betete kein einziges Mal dafür. If Jesus is our model for life, you are never again supposed to pray for provision. Wenn Jesus unser Vorbild für das Leben ist, dann darfst du eigentlich nie wieder um Versorgung beten. I guarantee you that basically almost every person in this room is prayed for provision. Ich garantiere euch, dass fast jede Person in diesem Raum schon einmal um Versorgung gebetet hat. Yes, I used to too. Ja, ich habe das früher auch getan. Mein Gott, wie viel habe ich um Versorgung gebetet? Das war so ein hartes Leben voller Schweiß und Tränen. Look, if Jesus our model for life, doch wenn Jesus unser Vorbild fürs Leben ist, and if Jesus says, this is how provision comes, und wenn er sagt, Versorgung kommt, seeing what the Father do, saying thank you and acting, indem ihr seht, was der Vater tut, Danke sagt und handelt, that confronts our rational way of life, living far too much. Das konfrontiert unseren rationalen Lebensstil viel zu sehr. It shows that for us the supernatural is a distant life. Es zeigt, dass für uns das Übernatürliche ein fernes Leben ist. Because we always have to make everything happen in the natural. Denn wir müssen alles im Natürlichen möglich machen. Always, everything is by the force of our strength. Immer, alles geschieht durch die Macht unserer Stärke. We live by the sweat of the brow, which God said to Adam, it's a curse. Wir leben im Schweiße unseres Angesichts und Gott hat zu Adam gesagt, dass dies ein Fluch ist. It is a curse for you to live by provision of the sweat of your brow. Es ist ein Fluch, wenn du von der Versorgung im Schweiße deines Angesichts lebst. Oh, so Reinhard is telling us we don't have to work anymore. Reinhard, willst du uns damit sagen, dass wir nicht mehr arbeiten müssen? No, I didn't say that. Nein, das habe ich nicht gesagt. I'm telling you, you don't have to work anymore for provision. Ich sage euch, dass ihr nicht mehr für Versorgung arbeiten müsst. That's true. Das ist wahr. You're not supposed to work for provision. Du sollst nicht für Versorgung arbeiten. Look at the whole context of John chapter 9. Schau dir mal den ganzen Kontext von Johannes 6 an. So first of all, Jesus needs provision and he doesn't ask God for it. Zuerst setzt Jesus Versorgung frei und er bittet Gott nicht darum. He confronts the natural way of thinking of Philip. Er konfrontiert die natürliche Denkweise von Philippus. Philip, how are we going to do it? Philippus, wie machen wir das? Jesus already saw what would happen. Jesus sah bereits, was geschehen würde. And the Bible says he did it to test Philip. Die Bibel sagt, er tat dies, um Philippus zu prüfen. How did Philip write the response to this test? Welche Antwort hat Philippus in diesem Test aufgeschrieben? I mean, we have 50 eyes here, but what's 50 reais to feed thousands of people? Ich weiß nicht, wir haben 9 Euro hier, aber was sind 9 Euro, um tausende Menschen zu sättigen? You see how Philip was thinking in the natural? Erkennt ihr, dass Philippus im Natürlichen gesehen hat? If you will study the Gospels, Jesus constantly confronted this living in the natural, seeing in the natural, living in the, believing in the natural. Wenn du die Evangelien studierst, erkennst du, dass Jesus permanent dieses Leben im Natürlichen, dieses Sehen im Natürlichen und dieses Glauben im Natürlichen konfrontierte. So what did Jesus do? Was tat Jesus also? Er hat bereits gesehen, dass wir nicht für Versorgung arbeiten, sondern dass die Versorgung für uns arbeitet. So he looked to heaven. Er schaute also zum Himmel. Thank you. Danke. Broke the bread. Und er brach das Brot. And it was more than enough to feed thousands of people and one big basket left over for every disciple. Und es war mehr als genug, um tausende Menschen zu sättigen und für jeden Jünger blieb noch ein großer Korb übrig. So that leaves the question. Nun stellt sich die Frage, why are we still working? Warum arbeiten wir denn noch? Well, let's all quit working if God provides for us. Hören wir doch alle auf zu arbeiten, wenn Gott für uns sorgt. Yes. Ja. We should all quit working for provision. Wir sollten alle aufhören, für Versorgung zu arbeiten. Look what Jesus said in the very same chapter. Schau, was Jesus im selben Kapitel sagte. So he goes away. Er ging weg. But then the people are trying to find him. They couldn't find him. So they finally they chase him and they get him. Und als die Leute versuchten, ihn zu finden, fanden sie ihn nicht, aber irgendwann erwischten sie ihn doch. You can read all of that in John. Ihr könnt das alles in Johannes 6 lesen. When they finally find him, he says, als sie ihn endlich gefunden hatten, sagte er, the reason why you have chased me is because you saw me multiply the bread. Der Grund, warum ihr mich sucht, ist, weil ihr gesehen habt, wie ich das Brot vermehrt habe. And then he says, und dann sagt er, look at this. Do not work for food that perishes. Arbeitet nicht für Speise, die vergänglich ist. What was he talking? Wovon sprach er? He was talking about the food that he just multiplied, natural provision. Er sprach von der Nahrung, die er gerade erst multipliziert hatte, natürliche Versorgung. So Jesus literally says to the guys, don't work for provision. Jesus hatte also buchstäblich zu den Leuten gesagt, arbeitet nicht für Versorgung. And yet Jesus is the one who says, my father works and I always have to work too. Und dennoch sagt Jesus, mein Vater arbeitet und ich muss ebenfalls arbeiten. If we can only learn the difference between working for provision and working because we are provided for. Wenn wir nun den Unterschied lernen könnten zwischen arbeiten um Versorgung und arbeiten weil wir versorgt sind, we would live without stress. Dann würden wir ohne Stress leben. Everything we would do with fun, joy, pleasure and serving God. Alles was wir tun, würden wir mit Spaß und Freude tun und Gott dabei dienen. So then. Also dann. They said, well then tell us, what is the work you want us to do? Sagten sie, dann sag uns, was sind denn die Werke, die wir tun sollen? You know what he said? Wisst ihr, was er antwortete? This is the work that you believe in the one whom the Father has sent. So believe in me is the work you're supposed to do. Dies sind die Werke, die ihr tun sollt. Glaubt an mich und an den einen, der mich gesandt hat. We go to work believing this is our provision and that's why we always stress. Wir gehen zur Arbeit und glauben, dass dies unsere Versorgung ist und deshalb sind wir immer gestresst. If we would believe that God is our provision, we would enjoy working. Wenn wir glauben würden, dass Gott unsere Versorgung ist, dann würden wir die Arbeit genießen können. Think about this. Denk darüber nach. We would love serving God through our job. Wir würden es lieben, Gott durch unsere Arbeitsstelle zu dienen. Look what happened in the very beginning. Schau, was ganz am Anfang geschehen ist. Did God tell Adam to work? Hat Gott Adam aufgetragen, dass er arbeiten soll? Yes or no? Ja oder nein? Yes. Ja. God told Adam to work. Gott hat Adam aufgetragen zu arbeiten. Adam had to give name to all the animals. Adam musste allen Tieren Namen geben. Adam had to take care of the garden. Adam musste sich um den Garten kümmern. And then Adam had another job. Und dann hatte Adam noch eine andere Aufgabe. It had been the hardest of all jobs. Die vielleicht die schwierigste von allen Aufgaben war. He had to be fruitful and multiply. Er musste fruchtbar sein und sich multiplizieren. See that? Seht ihr? That's only for the married people. Das ist nur für die verheirateten Personen. But think about it. Aber denk mal darüber nach. God literally put Adam in the garden and he told him to work. Gott hat Adam buchstäblich in den Garten gesetzt und ihm aufgetragen zu arbeiten. Let me ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was there anything that was missing in the garden from Adam? Gab es irgendetwas, das Adam dort im Garten gefehlt hat? Did Adam have to work in order to get provision? Musste Adam arbeiten, um versorgt zu sein? No. Nein. God made the whole garden perfect. Gott hat den ganzen Garten perfekt gemacht. All the provision was there. Die ganze Versorgung war vorhanden. Everything that he would ever need was already existing for him. Alles, was er jemals brauchen würde, existierte bereits für ihn. And yet God asked him to work. Und dennoch trug Gott ihm auf zu arbeiten. See, because once we understand that whenever we work, we serve God and we don't work for provision. Seht ihr, sobald wir verstehen, dass wir bei jeder Arbeit Gott dienen und dass wir nicht für Versorgung arbeiten, then our life will change, that everything we do is a service to God and it will be fun. Dann wird sich unser Leben verändern. Alles, was wir tun, ist dann ein Dienst für Gott und wir werden Spaß haben. Because we don't do that, we work 6 days and then we're so tired that we have to rest. Aber weil wir das nicht tun, arbeiten wir 6 Tage und dann sind wir so müde, dass wir uns ausruhen müssen. But Adam didn't do that. Aber Adam tat das nicht. God did not create Adam on the 7th day. Gott hat Adam nicht am 7. Tag erschaffen. Because the 8th day would have been the first day of the week, the day of work. Denn der 8. Tag wäre der 1. Tag der Woche gewesen, ein Arbeitstag. God created Adam the 6th day because his first full day on earth was the day of rest. Gott hat Adam am 6. Tag erschaffen, damit sein 1. Tag auf der Erde der Ruhetag war. So the life of Adam started to rest in God's goodness, in God's provision, in God's kindness. Das heißt, das Leben von Adam begann in Gottes Güte, in Gottes Versorgung, in Gottes Freundlichkeit. So Adam never started with work for provision. He started with rest and work for pleasure and fun and serving God. Adam begann also nie mit Arbeit und Versorgung. Er begann mit Ruhe und dann arbeitete er aus Freude und zum Spaß und um Gott zu dienen. And this is how we Christians, we have to come to this place. Und so müssen wir Christen leben. Wir müssen dorthin kommen. But what happened? Doch was ist passiert? Because we've limited the supernatural to some healings from time to time. Weil wir das Übernatürliche auf Heilungen begrenzen, die ab und zu geschehen. We don't experience the supernatural in hardly any area of our life. Erleben wir das Übernatürliche in fast keinem Bereich unseres Lebens. Never should there be lack in the life of a Christian. Es sollte nie Mangel im Leben eines Christen geben. Never should there be defeat in the life of the Christian. Es sollte nie Niederlagen im Leben eines Christen geben. Never should there be an absence of angels in the life of the Christian. Niemals sollte es eine Abwesenheit von Engeln im Leben eines Christen geben. Never should there be a lack of wisdom in the life of the Christian. Niemals sollte es Mangel an Weisheit im Leben eines Christen geben. These things are not supposed to be part of our life. Diese Dinge sollten kein Teil unseres Lebens sein. But we can only experience this amazing life if you learn to see with the eyes of our heart. Aber wir können dieses fantastische Leben nur dann erfahren, wenn wir lernen, mit den Augen unseres Herzens zu sehen. Look what Jesus says. Schaut, was Jesus sagte. Come unto me, all you are weary and heavy laden. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. And I'm going to put you inside of my church and make you work harder. Und ich werde euch in meine Gemeinde platzieren und euch dazu bringen, dass ihr härter arbeitet. And after a few years you will be worn out. Und nach ein paar Jahren werdet ihr ausgelaugt sein. Ihr habt euer ganzes Geld gegeben und keine Resultate gesehen. Ihr habt Tag und Nacht hart gearbeitet und ihr seid niemals glücklich. Also kommt zu mir, das ist das Leben, das ich euch gebe. That's our experience. Das ist unsere Erfahrung. What's the truth? Aber was ist die Wahrheit? Jesus sagte, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 11, 28. He says, and I will give you rest. Und er sagte, und ich werde euch Ruhe geben. He did not say, I will give you hard work. He said, I will give you rest. Er sagte nicht, ich werde euch harte Arbeit geben. Er sagte, ich werde euch Ruhe geben. The problem is, we think rest is, man, I'm so worn out from serving God, I need to rest. That's not what Jesus talked about. Das Problem ist, wir denken, Ruhe bedeutet, Mann, ich bin so ausgelaugt davon, dass ich Gott gedient habe, ich muss mich ausruhen. Aber davon sprach Jesus nicht. Jesus was talking about coming into the rest that he only can give. Jesus sprach davon, in die Ruhe zu kommen, die nur er geben kann. And then he says, oh, by the way, I have a burden for you too. Und dann sagte er, ach, übrigens, ich habe auch eine Last für euch. He says, listen, my burden is easy and my yoke is light. Er sagte, hört zu, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. So, the burden of Jesus is an easy burden. You know why? Die Last von Jesus ist eine leichte Last. Wisst ihr warum? Because he's finished all the work for us. Weil er bereits alle Arbeit für uns getan hat. We're just gonna walk in everything he has already done. Wir gehen einfach in dem, was er bereits getan hat. We walk in the miracles that he already paid for. Wir wandeln in den Wundern, die er bereits bezahlt hat. We walk in the provision that he already took care of. Wir wandeln in der Versorgung, für die er bereits gesorgt hat. We walk hat. With the angels that he already given to Wir us. Leben mit den Engeln, die er uns bereits gegeben hat. Everything that we live in our Christian life has already been taken care of by Jesus. Alles, was wir in unserem christlichen Leben erfahren, darum hat sich Jesus bereits gekümmert. That's why he says, if you come to me, you will have real rest. Deshalb sagte er, wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr wahre Ruhe haben. So if your life is a life that is stressed, you are not living under the same yoke with Jesus. Wenn dein Leben also ein gestresstes Leben ist, dann lebst du nicht unter demselben Joch mit Jesus. You're most likely living under the yoke of religion or under the yoke of self-centeredness. Du lebst höchstwahrscheinlich unter dem Joch von Religion oder unter dem Joch der Ich-Bezogenheit. These are the two yokes that will cause stress and never bring rest. Dies sind die beiden Joche, die Stress verursachen und niemals Ruhe bringen. So if you are on the throne of your own life, that's a heavy yoke. Wenn du selbst auf dem Thron deines Lebens sitzt, ist das ein schweres Joch. If religion is on the throne of your life, it's a heavy yoke too. Wenn Religion auf dem Thron deines Lebens ist, ist das ebenfalls ein schweres Joch. But if Jesus is on the throne of your life, that's a very light yoke. Aber wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, ist das ein sehr leichtes Joch. Now he will begin to express himself through you in the supernatural manifestation. Denn nun wird er anfangen, sich durch dich auszudrücken in Form von übernatürlichen Manifestationen. So you will never see a miracle with your natural eyes before you've seen it with the eyes of your heart. Du wirst niemals ein Wunder mit deinen natürlichen Augen sehen, bevor du es nicht mit den Augen deines Herzens gesehen hast. Let me say this again. Lass mich das noch einmal sagen. What you see with your eyes closed has to become more real than what you see with your eyes open. Was du mit geschlossenen Augen siehst, muss für dich realer werden als das, was du mit geöffneten Augen siehst. You've come here to learn to walk in the supernatural. Ihr seid hierher gekommen, um zu lernen, im Übernatürlichen zu leben. I have to tell you the truth. Deshalb muss ich euch die Wahrheit sagen. If you don't learn to see with the eyes of your heart and make this the truth, you're not going to walk in the supernatural. Wenn du nicht lernst, mit den Augen deines Herzens zu sehen und dies zur Wahrheit zu machen, wirst du nicht im Übernatürlichen leben. You won't be able to do that. Du wirst das nicht tun können. You have to get familiar with seeing with the spiritual, with the internal eyes. Du musst vertraut werden mit dem Sehen, mit dem Inneren, mit dem geistlichen Augen. Lasst mich euch einen sehr goldenen Schlüssel geben. Vielleicht ist es sogar ein Schlüssel aus Diamanten. There is not one single thing that God needs to give you. Es gibt nicht eine einzige Sache, die Gott dir geben muss. Except for revelation of what he already has given to you. Außer Offenbarung von dem, was er dir bereits gegeben hat. Let me say this again. Lass mich das noch einmal sagen. There is not one single thing that God still needs to give you. Es gibt nicht eine einzige Sache, die Gott dir noch geben muss. Except for revelation what he has already given. Außer Offenbarung von dem, was er dir bereits gegeben hat. Do you want to play a little game with me? Möchtet ihr ein kleines Spiel mit mir spielen? Yes? Ja? Okay. Okay. Which one of you has a need right now that you need a provision from God? It can be anything. Physically, family member saved, anything. Wer von euch hat in diesem Moment eine Not, für die er Versorgung von Gott braucht? Es kann alles sein. Physische Dinge, Familienmitglieder, die gerettet werden müssen. Anything. Einfach alles. Heilung, anything. Arbeit, alles. All right. Okay. What is it? Okay. Was ist es? So, der Mann sagt, irgendeine Heilung. But God doesn't have to give that to you anymore. Aber Gott muss dir das nicht mehr geben. Look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. He carried our sicknesses on the cross. Er trug unsere Krankheiten am Kreuz. He carried them. Er trug sie. If he carried your sickness on the cross and has given you health, then how can he still give you health? Wenn er deine Krankheit am Kreuz getragen hat und dir Gesundheit gegeben hat, wie kann er dir dann immer noch Gesundheit geben? What you need is the revelation that he has given you your health 2000 years ago. Was du brauchst, ist die Offenbarung, dass er dir deine Gesundheit vor 2000 Jahren gegeben hat. In dem Moment, in dem du diese Offenbarung in deinem Herzen hast und sie ergreifst, wirst du geheilt sein. We started our school last February. Wir haben unsere Schule letzten Februar gestartet. Anybody here from our school in Sao Paulo last year? Ist jemand von unserer Schule aus Sao Paulo vom letzten Jahr hier? Paulo? Nobody. Sao Paulo? Nein, niemand. So, look, we had a woman. Wir hatten dort eine Frau, die seit 10 Jahren... Annalisa, ist sie hier? Wo ist Anna? Hey Mädchen, sitz hier vorne mit Mama. Ist das deine Mama? Bring deine Mama auch mit, es gibt zwei Stühle hier für euch beide. Ah, sie war in der Schule letztes Jahr. Ja, danke, ich habe sie gar nicht gesehen. Wie kannst du dich vor mir verstecken? Du kannst ihn auch küssen. Oi. Okay, denn dois cadeiras aqui. So look at this. Also, schau her. Anna was in der Schule letztes Jahr. Anna war in der Schule letztes Jahr. We had a woman. Wir hatten eine Frau dort. Her husband has a whole net of pharmacies. Ihr Ehemann hat ein ganzes Netz von Apotheken in Sao Paulo. For 10 years she had the most terrible disease. Seit 10 Jahren hatte sie die schrecklichste Krankheit. She took 10 years of antibiotics. Sie nahm 10 Jahre lang Antibiotika. Her husband said to me, the biggest miracle is that the side effects have not killed my wife. Ihr Ehemann sagte zu mir, das größte Wunder ist, dass die Nebenwirkungen meine Frau nicht umgebracht haben. Anna knows this woman. Anna kennt diese Frau. If I say anything wrong, correct. Wenn ich also irgendetwas falsch sage, korrigiere mich. 10 years she was suffering. 10 Jahre lang litt sie. 10 years she was praying. 10 Jahre lang betete sie. Fasting. Sie fastete. She went one time for 6 months to a special ministry that was specialized in deliverance for Christians. Einmal ging sie 6 Monate lang zu einem speziellen Dienst, der sich auf Befreiung für Christen spezialisiert hat. Every man of God prayed for her. Jeder Mann Gottes hat für sie gebetet. But God never healed her. Aber Gott hat sie nie geheilt. True. Stimmt das? February, she was in school. Im Februar war sie in der Schule. Once a month for a weekend. Einmal im Monat für ein Wochenende. Then was the second week in March. Das war das zweite Wochenende im März. And then came April. Und dann kam April. And we taught about faith. Und wir lehrten über Glauben. She left that weekend and she was completely healed. Sie ging an diesem Wochenende nach Hause und war vollkommen geheilt. She's never since the day taken a medication. Sie hat seit diesem Tag nie wieder ein Medikament genommen. She said to me with tears in her eyes, she said, Reinhard, you cannot imagine what it feels like to wake up without pain the first time in 10 years. Sie sagte zu mir mit Tränen in den Augen, Reinhard, du kannst dir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, das erste Mal seit 10 Jahren ohne Schmerzen aufzuwachen. What's your name, my friend? Was ist dein Name, mein Freund? Alan, thank you for being so bold. Alan, danke, dass du so mutig warst. For 10 years she thought God needs to do something, and here is what she said to me. 10 Jahre lang hatte sie geglaubt, dass Gott etwas tun muss, und dies sagte sie zu mir. Reinhard, when I saw in my heart that he did it and he carried my sickness, I thought, well, then I don't need to carry it anymore, and I was healed. Sie sagte, Reinhard, als ich in meinem Herzen sah, dass er es getan hat und dass er meine Krankheit getragen hat, dachte ich, tja, dann muss ich sie doch nicht mehr tragen, und ich war geheilt. That's a year and 6 months ago, and she's been healed. Das ist jetzt 1,5 Jahre her, und sie ist seit damals geheilt. Her face radiates. Ihr Gesicht strahlt. She's a changed person. Sie ist eine veränderte Person. Stimmt das? So look. Also schau. See? God doesn't need to give you healing. You need to have the revelation that he has given you the healing. Gott muss dir keine Heilung geben. Du brauchst die Offenbarung, dass er dir die Heilung gegeben hat. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because we always try to see something with our natural eyes before we can have the miracle, but it will never happen. Weil wir immer versuchen, etwas mit unseren natürlichen Augen zu sehen, bevor wir das Wunder haben können, aber es wird nie passieren. We want to see God do a miracle before we believe the miracle. Wir wollen sehen, wie Gott ein Wunder tut, bevor wir dem Wunder glauben. But when we see ourselves healed with our spiritual eyes, the body has no option but to respond. Aber wenn wir uns selbst geheilt sehen mit unseren geistlichen Augen, dann hat unser Körper keine Wahl, er muss reagieren. But we still have students here and we're gonna pray for you. Aber wir haben trotzdem Schüler hier und wir werden für dich beten. Where is anybody else who needs something that God needs to do for him? Wo ist noch jemand, der etwas braucht, das Gott für ihn tun muss? Hi. Hallo. Oi. Good to see you. Gut, dich wieder zu sehen. I remember you. Ich erinnere mich an dich. And you too. Und an dich what auch. What do you need God to do for you? Was brauchst du also? Was muss Gott für dich tun? Okay, so for you, God needs to give you provision. Also für dich muss Gott dir Versorgung geben. What would happen if I would prove to you from the Bible that God does not need to give you any provision ever anymore? Was würde geschehen, wenn ich dir aus der Bibel beweisen würde, dass Gott dir nie wieder irgendeine Versorgung geben muss? See, I will prove it to you from the Bible. Ich werde es dir aus der Bibel beweisen. Hebrews 1 says, Hebräer 1 sagt, 1 Vers 2. God made Jesus the heir of everything. Gott hat Jesus zum Erben von allem gemacht. Everything. Alles. So Jesus owns everything. Das heißt, Jesus besitzt alles. Romans 8, 16 and 17 says, Römer 8, 16, 17 sagt, if we are children of God, we are also heirs of God. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben Gottes. We are joint heirs with Jesus Christ. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Jesus owns everything and I'm a joint heir with him, then how much do I owe? Wenn Jesus alles besitzt und ich sein Miterbe bin, wie viel besitze ich dann? Everything. Alles. See, so God doesn't need to give you provision. Your heart needs to see yourself provided for by God. Siehst du, Gott muss dir also keine Versorgung mehr geben. Dein Herz muss sehen, dass du von Gott versorgt bist. What did God tell one of the first lessons he told his 12 men? Was war eine der ersten Lektionen, die Jesus seinen 12 Männern beibrachte? Do you know that Jesus taught his 12 men to see with the eyes of their hearts regarding provisions? Wisst ihr, dass Jesus seine 12 Jünger lehrte, mit den Augen des Herzens zu sehen im Hinblick auf Versorgung? How did Jesus teach them? Wie hat Jesus sie gelehrt? Hey guys. Hey Jungs. Now you've left everything and followed me. Jetzt habt ihr alles verlassen und seid mir gefolgt. That's going to be a big sacrifice. Das ist ein großes Opfer. You're going to have a hard financial time coming for you. Das wird eine harte finanzielle Zeit für euch werden. But guys, I tell you, aber Leute, ich sage euch, wenn ihr stark genug betet und euer Gebet durch Fasten unterstützt, dann wird die Versorgung euch bestimmt von Gott gegeben werden. Vor dem vollbrachten Werk am Kreuz, bevor es überhaupt einen neuen Bund gab. He taught them to see with the eyes of the heart. Lehrte Jesus sie mit den Augen des Herzens zu sehen. He said this in Matthew chapter 6. Er sagte Folgendes in Matthäus 6. Guys, why do you worry about provision? Jungs, warum macht ihr euch Sorgen um Versorgung? Look at the birds. Schaut euch die Vögel an. When you look at the birds, what do you do? Wenn ihr die Vögel anschaut, was tut ihr dann? He says, look at the birds, my father in heaven takes care of them. Er sagte, schaut euch die Vögel an, mein Vater im Himmel kümmert sich um sie. So I have a question. Jetzt habe ich eine Frage. Look at the bird. Can you see the bird with your natural eyes? Wenn du die Vögel anschaust, kannst du die Vögel mit deinen natürlichen Augen anschauen? Can you? Könnt ihr? Yes, very good. Ja, sehr gut. So Jesus said, look at the birds. Jesus sagte also, schaut euch die Vögel an. Jesus said something else. Aber Jesus sagte noch etwas anderes. My Father in heaven provides for them. Can you see the Father in heaven with the natural eyes? Er sagte, mein Vater im Himmel versorgt sie. Könnt ihr den Vater im Himmel mit den natürlichen Augen sehen? So Jesus told the disciples, guys, you have to see with the eyes of your heart. Jesus lehrte die Jünger also, Leute, ihr müsst mit den Augen des Herzens sehen. But look what else he told them. Aber schaut, was er noch zu ihnen gesagt hat. He says, look at the lilies, how they grow. Er sagte, seht die Lilien, wie sie wachsen. I have a question for you. Ich habe eine Frage für euch. If you stare at the lily for 5 hours, can you see with your natural eyes how that lily grows? Wenn du die Lilie 5 Stunden lang anschaust, kannst du dann mit deinen natürlichen Augen sehen, wie diese Lilie wächst? Yes or no? Ja oder nein? Even if you can see the lily grow, you still don't see how it grows. Selbst wenn du die Lilie wachsen siehst, siehst du immer noch nicht, wie sie wächst. And even the original Greek, Jesus actually says, look how it grows. Und im griechischen Urtext sagt Jesus eigentlich, schau, wie sie wächst. You can stare at the lily for 5 days, you still don't see how it grows. Du kannst die Lilie 5 Tage lang anstarren, aber du siehst immer noch nicht, wie how sie it wächst. Grows, you have to see with the internal eyes. Wie sie wächst, musst du mit deinen inneren Augen sehen. Wow, I mean, it's growing, but I don't see how. Wow, sie wächst, aber ich sehe nicht, wie. I mean, how does this happen? Wie funktioniert das? And Jesus said, my father does this. Und Jesus sagt, mein Vater macht das. So you have to see into the spiritual world before you can see anything in the natural world. Du musst also in die geistliche Welt hineinschauen, bevor du irgendetwas in der natürlichen Welt sehen kannst. So if all the provision has been given to me, wenn mir also alle Versorgung gegeben wurde, and if Ephesians 1, verse 3 says, und wenn Epheser 1, Vers 3 sagt, blessed be the Lord God and Father of our Father, Lord Jesus. Blessed be the Lord God, our Father of the Lord Jesus Christ. Blessed be God, our Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who has blessed us with every single spiritual blessing in the heavenly place in Christ Jesus. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. The word blessed in the Greek means to declare prosper. Das Wort gesegnet meint im Griechischen für wohlhabend erklären. So if God says, wenn Gott also sagt, that in Christ Jesus, in Christus Jesus, I declare you. You prosper. Erkläre ich dich für wohlhabend. What does it mean? Was bedeutet das dann? The money will never come to your account unless you first see it in your heart. Das Geld wird nie auf dein Bankkonto kommen, wenn du es nicht zuerst in deinem Herzen siehst. Or you work very hard for it. Oder du arbeitest sehr hart dafür. See, I've decided I will never in my life work for provision. Ich habe beschlossen, dass ich nie in meinem Leben für Versorgung arbeite. Ich mache das nicht. I work hard. Ich arbeite hart. I work very hard. Ich arbeite sehr hart. But I don't do any single thing for provision. Aber ich mache gar nichts für Versorgung. I'm sure I've sold more than 1 million here, 1 million books. Ich bin sicher, dass ich mehr als 1 Million Bücher verkauft habe. Never taken one penny from my books. Never. Ich habe nie auch nur 1 Cent von meinen Büchern genommen. Niemals. I give everything away. Ich gebe alles weg. So I don't write books to make money. Ich schreibe keine Bücher, um Geld zu verdienen. I don't work for money. Ich arbeite nicht für Geld. I'm not a prostitute. Ich bin keine Prostituierte. Prostitutes give themselves away for money. Prostituierte geben sich selbst für Geld her. So I don't give myself away for money. Aber ich gebe mich nicht für Geld her. Jesus bought for me, I'm his. Jesus hat für mich bezahlt, ich gehöre ihm. I serve him. Ich diene ihm. So provision is always there. Deshalb ist Versorgung immer da. But listen, my friend. Aber hör zu, mein Freund. I was struggling for provision for so many years. Ich habe so viele Jahre lang um Versorgung gekämpft. I mean, you have no idea. Du kannst dir das nicht vorstellen. My poor wife, she was so kind and patient with me. Meine arme Frau, sie war so liebevoll und geduldig mit mir. Suffered so much with my terrible belief. Sie litt so viel unter meinen schrecklichen Glaubenssätzen. Until one day God said to me, unless you change what you see inside of yourself, you will never change what's on your bank account. Bis Gott eines Tages zu mir sagte, wenn du nicht änderst, was du in dir siehst, wirst du niemals ändern, was auf deinem Bankkonto ist. How was I praying for God to provide for me? What a stressful life I used to live. Wie sehr habe ich dafür gebetet, dass Gott mich versorgt? Was für ein stressiges Leben habe ich früher geführt? You don't even know how lucky you are. Du weißt gar nicht, wie viel Glück du hast. Nobody told me, I'm teaching you. Niemand hat es mir beigebracht und ich bringe es dir bei. Start already from Du hast schon angefangen, im Grunde genommen von, du weißt schon. Ich musste mir alles selbst beibringen. Ich habe gebetet, dass Gott mich versorgt. Aber als Gott mir sagte, dass ich nichts mehr von ihm brauche, sondern sehen muss, was ich bereits habe, habe ich erkannt, ich muss lernen, mit meinen geistlichen Augen zu sehen und das zur Wahrheit zu machen und nichts anderes. Also Leute, ihr müsst diesen Schrei in eurem Herzen haben. Herr, ich muss offene Augen haben, die sehen. Look at this true story. It is so powerful. Hört euch diese wahre Geschichte an, sie ist so kraftvoll. This woman suddenly got blind. Diese Frau wurde plötzlich blind. She was the wife of a pastor. Sie war die Frau eines Pastors. Everybody prayed for her and she never got healed. Und jeder betete für sie, doch sie wurde nie geheilt. And then what happened? Und was passierte dann? Then a healing evangelist came to the church. Dann kam ein Heilungsevangelist in die Gemeinde. And as the healing evangelist came to the church, und als der Heilungsevangelist in die Gemeinde kam, she asked her husband, "Can this guy pray for me before we start our conference?" Fragte sie ihren Ehemann, kann dieser Mann für mich beten, bevor wir mit der Konferenz beginnen? So this guy who was used a lot in the supernatural prayed for her. Also betete dieser Mann, der sehr stark im Übernatürlichen gebraucht wurde, für sie. He laid his hands on her and he said, he commanded her eyes to open and he said, "What do you see?" Er legte Hände auf sie und befahl ihren Augen, sich zu öffnen, und er fragte sie, was siehst du? She said, "Nothing." Sie sagte, nichts. He said, "What do you see?" Er sagte, was siehst du? Sie sagte, nichts. He said, "What do you see?" Er sagte, was siehst du? And suddenly the penny dropped and the woman realized, und plötzlich fiel der Groschen und die Frau erkannte, that the guy was not asking what she saw with the natural eyes. The guy was asking what she saw with the eyes of her heart. Dass der Mann nicht fragte, was sie mit den natürlichen Augen sah. Der Mann fragte, was sie mit den Augen ihres Herzens sah. And as she began to see herself healed, her eyes opened. Und als sie anfing, sich geheilt zu sehen, öffneten sich ihre Augen. Guys, listen to me. Leute, hört zu. I've seen thousands of miracles in my life. Ich habe tausende Wunder in meinem Leben gesehen. Before I saw the first person healed with my natural eyes, I've seen thousands healed with the eyes of my heart. Bevor ich die erste Person mit meinen natürlichen Augen geheilt sah, sah ich bereits tausende geheilt mit meinen Augen des Herzens. I had to learn to see into the spiritual world with the eyes of my heart and not make the reality what I see with the natural eyes. Ich musste lernen, in die geistliche Welt mit den Augen meines Herzens zu sehen und nicht das zur Realität zu machen, was ich mit meinen natürlichen Augen sehe. Look what the Bible says. Schaut, was die Bibel sagt. Look at Hebrews chapter 11 verse 3. Schaut in Hebräer 11 Vers 3. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Isn't that incredible? Ist das nicht fantastisch? So the Bible says, first of all, by faith we understand. Die Bibel sagt also zuerst, durch Glauben verstehen wir. Look at this incredible statement. Schau dir diese unglaubliche Aussage an. By faith we understand is the Christian way. Durch Glauben verstehen wir, ist der christliche Weg. But how do Christians live? Aber wie leben Christen? By understanding we come to faith. Indem sie verstehen, kommen sie zum Glauben. Did you get that? Habt ihr das ergriffen? The Bible says we understand because we first believe. We Christians want to believe because we first want to understand. Die Bibel sagt, wir verstehen, weil wir zuerst glauben. Doch wir Christen wollen glauben, weil wir es zuerst verstanden haben. So we're trying to understand everything in a rational mind. Wir versuchen alles mit unserem rationalen Denken zu verstehen. How can this be? Wie kann das sein? Explain this to me better. Erklär mir das bitte besser. I need to figure this out. Ich muss das begreifen. So all day long we live by our rational understanding and then we wonder why we don't live a life of faith. Wir leben also den ganzen Tag in unserem rationalen Verständnis und dann wundern wir uns, warum wir kein Leben des Glaubens führen. But Jesus said understanding comes after believing. Aber Jesus sagte, Verstehen kommt nach dem Glauben. So you've got to make a decision that you don't need to understand anything to believe. Deshalb musst du eine Entscheidung treffen, dass du gar nichts verstehen musst, um zu glauben. Hang on, Reinhard. Halt mal, Reinhard. I don't need to understand anything to believe. Ich muss gar nichts verstehen, um zu glauben? No. Nein. Clayton. Clayton. Do you trust me? Vertraust du mir? Do you believe that everything I say is going to be true? Glaubst du, dass alles, was ich sage, wahr ist? You don't believe what I say is true? Du glaubst nicht, dass alles, was ich dir sage, wahr ist? Do you believe everything I say to you is true? Or do you think I lie to you? Glaubst du, dass alles, not a trick. It's not a trick. Alles, was ich zu dir sage, wahr ist? Oder denkst du, dass ich dich anlüge? Das ist kein Trick. You believe I said the truth. Du glaubst also, dass ich die Wahrheit sage? Okay, Clayton, do you see what I have in my pocket? Okay, Clayton, siehst du, was ich in meiner Tasche habe? What? Was? You don't see anything. Du siehst gar nichts. You live by faith. Du lebst im Glauben. You see in your heart. Du siehst in deinem Herzen. I don't have a wallet in my pocket. Ich habe keinen Geldbeutel in meiner Tasche. I don't. Ich habe keinen. See, you don't see what I have in there. Siehst du, du siehst nicht, was ich darin habe. You don't. I'm talking about your natural eyes. Ich spreche von deinen natürlichen Augen. Clayton. Clayton. Do you understand? Verstehst du? How I can take 100 reais out of my pocket? Wie ich 100 reais aus meiner Tasche ziehen kann? You understand? Verstehst du das? How? Wie? No, do you understand? It's not a trick. It's not a trick. Nein, verstehst du es? Es ist kein Trick. Do you understand? Você entende? You can't. How do you understand? There's nothing here. Wie kannst du das verstehen? Es ist nichts in meiner Tasche. He doesn't understand. Er versteht es also nicht. Okay, Clayton, I will make you a promise. Okay, Clayton, ich verspreche dir etwas. I will make you a promise. Ich verspreche dir etwas. Right now. In diesem Moment. But you have to believe my promise. Aber du musst meinem Versprechen glauben. I'm going to give you 200 reais. Ich werde dir 200 reais geben. Now. Jetzt. Do you believe that? Glaubst du das? Do you understand how? Verstehst du wie? He doesn't understand how, but he believes it. Er versteht nicht wie, aber er glaubt es. See, he doesn't understand how I can give him 200 reais. Er versteht nicht, wie ich ihm 200 reais geben sollte. Because I don't have 200 reais here. Denn ich habe keine 200 reais hier. But he believes it. Aber er glaubt es. You know, because he believes it, he's going to understand it real soon. Weil er es glaubt, wird er es sehr bald verstehen. Because look. Denn schau. I have a backpack here. Ich habe einen Rucksack hier. And in my backpack here, und in meinem Rucksack hier, I have a phone. Habe ich ein Telefon. And in my phone, und in meinem Telefon, I always have emergency money just in case Clayton needs money. Habe ich immer Notgeld, falls Clayton Geld braucht. Clayton, please take this cover off, the case off. Clayton, bitte nimm diese Hülle ab. Case off. Tira a capinha. Thank you. Danke. So Clayton, take 200 reais, they're for you. Also Clayton, nimm 200 reais, sie sind für dich. How much there? That might be more. Du musst zählen, denn es könnte only mehr sein. 200. Nur 200. So Mom counting. Also Mama zählt es. Aha, 100 need to go back in there. Aha, 100 müssen zurück. Good job. Gut gemacht. So Clayton. Also Clayton. You just got 200 reais. Du hast jetzt 200 reais bekommen. Because you didn't understand anything, but you believe. Weil du zwar nichts verstanden hast, aber du hast geglaubt. See how rich you get easily? Siehst du, wie leicht du reich wirst? Look. Seht ihr? There's no way that Clayton could understand how I could get him 200 reais when I have nothing in my pocket. Es gab keine Möglichkeit, dass Clayton verstehen könnte, wie ich ihm 200 reais geben sollte, wenn ich nichts in meiner Hosentasche habe. But do you see what we do? Aber seht ihr, was wir tun? God says, in my stripes you healed. We said, no, that can't work. Gott sagt, in meinen Striemen bist du geheilt. Und wir sagen, nein, das kann nicht funktionieren. No, no, no. If that would be true, my body wouldn't hurt. Nein, wenn das stimmen würde, würde mein Körper nicht wehtun. If that would be true, there would be no symptoms. Wenn das wahr wäre, hätte ich keine Symptome. If that would be true, I would see a change. Wenn das stimmen würde, würde ich eine Veränderung sehen. So we're always trying to understand and then hoping that through understanding we're coming to believe. Wir versuchen also immer zu es zu verstehen und dann hoffen wir, dass wir durch Verstehen zum Glauben kommen. But if you try to first understand and then believe, we will never live in the supernatural. Aber wenn du zuerst versuchst zu verstehen und dann glaubst, wirst du niemals im Übernatürlichen leben. We understand that the kingdom works completely opposite. Aber wir müssen verstehen, dass das Reich Gottes vollkommen gegensätzlich funktioniert. You understand because you choose to first believe. Du verstehst, weil du dich entschieden hast, zuerst zu glauben. By faith, you choose to believe everything God said as the truth. Im Glauben entscheidest du dich dafür, dass alles, was Gott sagt, die Wahrheit ist. If God says, I will never leave you and never forsake you, that means I believe it. Wenn Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder versäumen, dann glaube ich es. My wife wants some money too. Look at that. Meine Frau will auch Geld. Schau mal. How much do you believe for? Für wie viel glaubst du? How much do you believe for? Für wie viel glaubst du? 1000, 5000, 10000, 100000. What do you believe for? 1000, 5000, 10000, 100000. Für wie viel glaubst du? Believe anything. Sie glaubt gar nichts. My wife, you know what my wife does? Wisst ihr, was meine Frau macht? My wife believes Romans chapter 8. Meine Frau glaubt Römer 8. He who is given his own life to me, how shall with him not I have everything? Er, der sein eigenes Leben für mich gegeben hat, wie sollte ich mit ihm nicht alles haben? She says, I have you. I don't need your money. Sie sagt, ich habe dich, ich brauche dein Geld nicht. But think about this. Denk darüber nach. We have lived so much in the rational, trying to understand before we believe. That's why we never see the supernatural. Wir haben so sehr im Rationalen gelebt und versucht zu verstehen, bevor wir glauben. Deshalb erleben wir das Übernatürliche nicht. Do you know when I was young? Wisst ihr, als ich jung war? I was 22 years old. No, 20 years old. Ich war 20 Jahre alt. 20 years old. I bought myself a huge bright yellow poster. Da habe ich mir ein riesiges gelbes Poster gekauft. And I stuck it over my bed. Und ich habe es über meinem Bett aufgehängt. Big black letters I wrote down. Und mit großen schwarzen Buchstaben habe ich aufgeschrieben. God said it, wenn Gott es gesagt hat, I believe it, glaube ich es. This settles it for me. Damit ist es für mich geklärt. Finished. Erledigt. Ich habe die Entscheidung getroffen. Wenn Gott es sagt, dann glaube ich es. Ich muss gar nichts sehen. Neither do I need to understand it. Und ich muss es auch nicht verstehen. So what happened? Was ist dann passiert? I had to so many times believe without understanding anything that I was saying, thinking or doing. Ich musste so oft glauben, ohne dass ich irgendetwas verstanden habe von dem, was ich denke, sage oder tue. That's why people have called me stupid. Deshalb haben mich die Leute als dumm bezeichnet. That's why people called me irrational. Deshalb haben sie mich irrational genannt. Do you know what Murillo said today at the restaurant? Wisst ihr, was Murillo heute im Restaurant gesagt Murillo hat? Said, Reinhard, if I would live the way you live with your company, Murillo sagte, Reinhard, wenn ich so leben würde, wie du mit deiner Firma lebst, because Murillo is taking care of all of my stuff. Denn Murillo kümmert sich um alle meine Dinge. He said, if I would live the way you live, it would be irresponsible, but because you do it, it's faith. Er sagte, wenn ich so leben würde, wie du lebst, dann wäre das unverantwortlich. Aber weil du es tust, ist es Glauben. Think about this. Denk darüber nach. Because I said, Jessica, how much money do we have? She says, 10,000. I said, give away 15,000. How can you do that? Denn ich habe zu Jessica gesagt, wie viel Geld haben wir? Sie sagte, 10.000. Ich sagte, gib 15 weg. Wie kann man das machen? How? Wie? That's irresponsible. Das ist unverantwortlich. Or if you need the money to pay the salary this same week, I'm happy to give it all away before we have to pay the salary. Oder wenn wir das Geld in dieser Woche brauchen, um die Gehälter zu bezahlen, dann bin ich glücklich, wenn ich es alles vor dem Zahltag weggeben kann. You know why? Wisst ihr warum? I said in the beginning when Jessica is Jessica here. Ich sagte am Anfang, als Jessica ist Jessica no, hier? No. Nein, schade. In the beginning when she started to work for me, it was not easy for her. Am Anfang, als sie anfing für mich zu arbeiten, war es nicht leicht für sie. Very stressful. Sehr stressig. Adriana shakes her head. For you too? Adriana schüttelt den Kopf. Für dich auch? Adriana is our lawyer from our Brazilian Kids Care. Adriana ist unsere Anwältin für Brazilian Kids Care. Listen, if God said it, we act. Hör zu, wenn Gott es gesagt hat, dann handeln wir. God said it, we believe it. Wenn Gott es gesagt hat, glauben wir es. God says it, we don't rationalize. Wenn Gott es gesagt hat, dann rationalisieren wir es God nicht. Said it, you don't need to understand anything to believe. Wenn Gott es gesagt hat, dann musst du gar nichts verstehen, um es zu glauben. You will understand it after you have believed it. Du wirst es verstehen, nachdem du es geglaubt hast. But if you wait to believe it until you understand it, you will never walk by faith. Aber wenn du wartest und es erst glaubst, wenn du es verstehst, dann wirst du nie im Glauben leben. And if you never walk by faith, you're never going to walk in the supernatural. Und wenn du nie im Glauben lebst, wirst du auch nie im Übernatürlichen wandeln. So look how beautiful. Also schaut, wie wunderschön. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Jetzt schaut euch das an. So that the things which are seen were not made out of things which are visible. So dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. This shows us how God works. Das zeigt uns, wie Gott arbeitet. Here we have a divine principle. Hier haben wir ein göttliches Prinzip. With God, what came first, the visible or the invisible? Was kam bei Gott zuerst, das Sichtbare oder das Unsichtbare? Let me read the verse again. Lasst mich den Vers noch einmal lesen. The things that which are seen were not made from that which is visible. Die Dinge, die man sieht, sind nicht aus dem entstanden, was sichtbar ist. So everything that you see. Das heißt, alles was du siehst. The world, the creation, the trees, the houses. Die Welt, die Schöpfung, die Bäume, die Häuser. Even this bottle, which is made of steel. Thank you, Patricia. Selbst diese Flasche, die aus Stahl gemacht ist. Danke, Patricia. Really good. Wirklich gut. She's such an incredible woman. Sie ist so eine fantastische Frau. I mean, she's not even working with me. Sie arbeitet noch nicht einmal mit mir. She came here and she brought me a bottle with water and ginger and lemon, just how I like it. Sie kam her und brachte mir eine Flasche mit Wasser, Ginger und Zitrone, genauso wie ich es mag. Look, this metal bottle. Schaut euch diese Metallflasche an. You know that this bottle was made from something that was invisible. Wusstet ihr, dass diese Flasche aus etwas entstanden ist, das unsichtbar ist? Did you know that? Wusstet ihr das? Look, you can see this bottle. Schaut, ihr könnt diese Flasche sehen. This bottle was made from something that was invisible. Diese Flasche wurde aus etwas gemacht, das unsichtbar war. No, Reinhard. Nein, Reinhard. The people who made this bottle took the steel and the steel was visible. Die Leute, die diese Flasche gemacht haben, nahmen das Stahl und das Stahl war sichtbar. All right, where did they get the steel from? Okay, woher hatten sie das Stahl? They got it from the steel mine. Sie bekamen es aus dem Stahlwerk. Who made the steel mine? Okay, wer hat das Eisen im Stahl gemacht? Did God make the visible steel mine from something visible? Hat Gott das Eisen aus dem Sichtbaren gemacht? No. Nein. It says everything you see was made from something you did not see. Die Bibel sagt, dass alles, was du siehst, aus etwas entstanden ist, was man nicht sehen kann. What did you not see? Was siehst du nicht? How did God make the steel mine? Wie hat Gott die Eisenmine gemacht? And God said, and there was. Und Gott sprach und es war. You could not see the word of God. God created by his word, which is invisible. Du kannst das Wort Gottes nicht sehen und Gott hat durch sein Wort erschaffen und das ist unsichtbar. So if the invisible word of God made it possible that this bottle can be here today. Wenn also das unsichtbare Wort Gottes es ermöglicht hat, dass diese Flasche heute hier ist. And we understand because the Bible says that the invisible comes first and then it will be visible. Und wir das verstehen, weil die Bibel sagt, dass das Unsichtbare zuerst ist und dann wird es sichtbar. That's how the supernatural and the spiritual world work. Genauso funktioniert die übernatürliche Welt, die geistliche Welt. Then when God speaks, the invisible world, it's got to become visible in your heart first, then it becomes visible in your material world. Dann, wenn Gott das unsichtbare Wort spricht, muss es zuerst in deinem Herzen sichtbar werden, bevor es sichtbar in dieser materiellen Welt sein kann. Do you understand? Verstehst du das? God says you are healed. Gott sagt, du bist geheilt. His word you can't see. Sein Wort kannst du nicht sehen. But you have to understand that from the invisible world, God creates the visible world. Aber du musst verstehen, dass Gott aus dem unsichtbaren Wort die sichtbare Welt erschafft. So how do we do it? Und was machen wir? Oh God, just show me by taking the symptoms away and then I believe. Oh Gott, bitte zeig es mir, indem du die Symptome wegnimmst und dann glaube ich. God says, I'm really sorry, but that violates the law of faith. Und Gott sagt, tut mir wirklich leid, aber das verletzt das Gesetz des Glaubens. Wenn ich es dir zeige, bevor du glaubst, dann muss ich mein eigenes Wesen verletzen. Denn alles, was ich bin und wie ich funktioniere, ist unsichtbar. Du glaubst es, du siehst es und dann manifestiert es sich. So think about it. Denk darüber nach. Annalegia ist Ärztin in Sao Paulo. I don't think there's ever been a week where she did not see miracles at the doctor's office. Ich denke, es gibt keine Woche, in der sie keine Wunder in ihrer Arztpraxis erlebt hat. Has ever there been a week? Gab es jemals eine Woche? She says maybe, but not really. Sie sagt vielleicht, aber nicht wirklich. Look at this. Schaut euch das an. How did she learn to see miracles at the doctor's office every week? Wie hat sie gelernt, jede Woche Wunder in der Arztpraxis zu erleben? She sent me videos. Sie hat mir Videos geschickt. People walked into a doctor's office in wheelchairs and walked out without wheelchairs, correct? Menschen kamen in die Arztpraxis im Rollstuhl und gingen ohne Rollstuhl raus, stimmt das? Walked into the doctor's office with wheelchairs. Somebody walked them in there with a wheelchair. Also die Leute sind nicht in die Arztpraxis mit Rollstühlen gegangen. Jemand hat sie mit dem Rollstuhl reingefahren. But look. Aber schaut. Before she sees the miracles at the doctor's office, I'm sure she saw them in her heart many, many times. Bevor sie die Wunder in der Praxis sieht, bin ich mir sicher, dass sie dies in ihrem Herzen sehr oft gesehen hat. True. Stimmt das? She's always had this desire, this deep desire to see the miracle. Sie hatte schon immer diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht, die Wunder zu sehen. I've known her for 8 years. Und ich kenne sie seit 8 Jahren. This desire was first in her heart. Diese Sehnsucht war zuerst in ihrem Herzen. Dann sah sie es mit den Augen ihres Herzens. Und dann begann sie zu glauben, was sie in ihrem Inneren sah. Sie erkannte, dass Gott spricht und dann, wenn wir es glauben, passiert es auch. Und heute ist sie eine Ärztin, die die Kranken jede einzelne Woche auf eine übernatürliche Weise heilt. Wir wollen immer diese Abkürzung, um im Übernatürlichen zu leben. Guys, I am really sorry, there is no shortcut. Leute, es tut mir wirklich leid, es gibt keine Abkürzung. I cannot lay my hands on you and give you something that the Bible tells you clearly how it's yours. Ich kann nicht meine Hände auf euch legen und euch etwas geben, wenn euch die Bibel klar sagt, dass es euch bereits gehört. You know, I may lay hands on you and you might have some experience, but this is not going to make you walk in the supernatural. Ich kann dir vielleicht die Hände auflegen und du hast dann vielleicht irgendein Erlebnis, aber das wird dich nicht dazu bringen, dass du im Übernatürlichen lebst. I don't want you to have an experience today and then don't walk in the supernatural. That's no good. Ich möchte nicht, dass ihr heute ein Erlebnis habt und dann nicht im Übernatürlichen lebt. Das ist nicht gut. This 1.5-day immersion and walk continuously in the supernatural. Ich möchte, dass ihr diese 1.5-tägige Vertiefung verlasst und kontinuierlich im Übernatürlichen wandelt. So whatever it is that you need from God for you personally. Bei allem, was du also von Gott für dich persönlich brauchst. You have to remember what is God saying about this. Musst du immer bedenken, was sagt Gott darüber? See, that's one of the big purposes of the prophetic word. Das ist einer der wichtigen Gründe für prophetische Worte. Speaks into your life and there's nothing visible. Gott spricht in dein Leben und nichts ist sichtbar. Just a mess. Einfach ein Chaos. God gives you prophetic word. Deshalb gibt dir Gott ein prophetisches Wort. We go home and then we sit on our little couch and we put the prophetic word in our drawer. Und dann gehen wir heim und wir sitzen auf unserem Sofa und wir legen das prophetische Wort in die Schublade. We do. So many Christians do. Wir tun das. So viele Christen tun das. That's why 30 years ago I said I don't want to be a prophet ever anymore. Deshalb habe ich vor 30 Jahren gesagt, ich möchte kein Prophet mehr sein. Everybody wants one more prophetic word just to go home and put it on with their together with the other trophies in the drawer. Denn jeder will mehr und mehr prophetische Worte, nur um sie zu den anderen Trophäen in die Schublade zu legen. You know what? I was in the meeting and man, that prophet Reinhard, he prophesied over me. Weißt du, ich war in dieser Versammlung und Mann, dieser Prophet Reinhard, er hat über mich prophezeit. Oh, ich bekam eine Gänsehaut. And then 3 years later, nothing happened. Und dann 3 Jahre später ist nichts passiert. Nothing happened. Nichts passiert. What you need is not goosebumps. Was du brauchst, ist keine Gänsehaut. What you need is you take what God says. Was du brauchst, ist, du nimmst, was Gott sagt. You internalize it in your heart. Du verinnerlichst es in deinem Herz. You declare it and meditate it until you see it inside of you and then you will also see it with his natural eye. Du bekennst es und du meditierst darüber und dann siehst du es in deinem Inneren und dann wirst du es auch mit deinen natürlichen Augen sehen. That's how the life of the supernatural goes. So funktioniert das Leben im Übernatürlichen. Look, Hebrews chapter 11, verse 7. Schaut, Hebräer 11, Vers 7. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household. Durch Glauben wurde Noah, der eine göttliche Warnung über Dinge erhielt, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, um eine Arche zur Rettung seines Hauses zu bauen. Noah built an ark because of something that he did not see. Noah baute eine Arche wegen etwas, das er nicht sehen konnte. He was warned of things that have never been seen by anybody. Er wurde vor Dingen gewarnt, die noch niemand zuvor gesehen hatte. Because when God said to him there's going to be rain, there had never been rain in the whole earth. Denn als Gott zu ihm sagte, es wird Regen geben, hatte es auf der ganzen Erde noch nie zuvor geregnet. How stupid to build an ark when you don't even know what rain looks like. Wie dumm, eine Arche zu bauen, wenn man gar nicht weiß, wie Regen aussieht. See, what did Noah do? Seht ihr, was Noah getan hat? When God said it, quando Deus disse, I do not need to see anything, I will believe. Wenn Gott es gesagt hat, muss ich gar nichts sehen, ich werde es glauben. By faith, Noah acted upon something that he was not seeing. Durch Glauben handelte Noah wegen etwas, das noch nie gesehen wurde. My dear friend, unless you make yourself familiar with the unseen world more than with the seen world, you're never going to walk in the supernatural. Mein lieber Freund, wenn du dich nicht mit der unsichtbaren Welt vertraut machst, mehr als mit der sichtbaren Welt, wirst du niemals im Übernatürlichen wandeln. You will see a miracle here, you will see a miracle there. Du wirst hier und da ein Wunder sehen. But you're not going to walk in the supernatural. Aber du wirst nicht im Übernatürlichen wandeln. Let me be really honest with you. Lass mich wirklich ehrlich zu dir sein. Maybe now I'm going to disappoint you and you will not come back this evening. Vielleicht werde ich dich jetzt enttäuschen und du wirst heute Abend nicht zurückkommen. And that's okay too. Und das ist auch okay. You have to come back. Du musst nicht zurückkommen. But you might as well come back because you paid for being here. Aber vielleicht kommst du ja auch zurück, weil du schon bezahlt hast, dass du hier sein we kannst. Go to this one price buffet. We always eat way more because we paid for it. Das ist wie bei einem All-Inclusive Buffet. Wir essen immer zu viel, weil wir dafür bezahlt haben. So you already paid for it. You might as well come back tonight. Du hast also bereits bezahlt, dann wirst du vielleicht doch zurückkommen. And I'm going to be very, very honest with you. Ich werde jetzt sehr ehrlich sein. Even though I have compassion on everybody who is sick, selbst wenn ich Mitleid mit jedem habe, der krank ist. Even though I have compassion on people who suffer with poverty and all sorts of mess in their family life. Selbst wenn ich Mitleid mit Menschen habe, die unter Armut und allem möglichen Durcheinander in ihrem Familienleben leiden. Even though I love people, I have compassion on people who are not well. Selbst wenn ich Menschen liebe und Mitleid mit Menschen habe, denen es nicht gut geht. I did not come here so that you could get your miracle. Bin ich nicht hierher gekommen, damit du dein Wunder bekommst? No. Nein. I came here to teach you to walk in the supernatural. Ich bin hergekommen, um euch zu lehren, wie ihr im Übernatürlichen wandeln könnt. Because if my goal is to get you your miracle, you're gonna go home happier for your miracle, but you're not gonna change the world out there that needs you. Denn wenn mein Ziel wäre, dass du dein Wunder bekommst, dann gehst du vielleicht glücklicher als vorher nach Hause, aber du wirst die Welt da draußen nicht ändern, die dich braucht. Every day people are dying without Jesus because we don't walk in the supernatural. Jeden Tag sterben Menschen ohne Jesus, weil wir nicht im Übernatürlichen leben. Every day people will be eternally separated from God because there are no Christians who walked in the supernatural. Jeden Tag werden Menschen auf ewig von Gott getrennt, weil keine Christen da waren, die im Übernatürlichen gewandelt sind. Every day. Jeden Tag. That's why I'm not coming here to give you your miracle. I'm coming here to teach you to bring the miracle to the people out there who don't know Jesus. Deshalb komme ich nicht her, um dir dein Wunder zu geben. Ich komme her, um dir beizubringen, das Wunder zu den Menschen dort draußen zu bringen, die Jesus nicht kennen. So if you want to bring the miracles to the others and you yourself experience the supernatural. Wenn du also die Wunder zu den anderen bringen willst und du selbst das Übernatürliche erlebst. You have to understand that the unseen is the greater reality than the seen. Dann musst du verstehen, dass das Unsichtbare die größere Realität ist als das Sichtbare. Look at 2 Corinthians 4 verse 18. Schaut euch 2. Korinther 4, 18 an. While we do not look at the things which are seen. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen. Very interesting verse. Das ist ein interessanter Vers. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. Paul says, don't put your focus on what you see. Paulus sagt, lege deinen Fokus nicht auf das, was du siehst. Then he says, but. Und dann sagt er, sondern. But look at the things which are not seen. Sondern schau auf die Dinge, die unsichtbar sind. I love this verse. Ich liebe diesen Vers. Sweetheart. Liebling. Can I ask you something? Kann ich dich etwas fragen? You're already gonna ask anyway. Please, one question. Bitte nur eine Frage. How do you do that? Wie machst du das? How can you look at something that is not seen? Wie kannst du auf etwas schauen, das unsichtbar ist? Mit den Augen des Glaubens. Oh, da fallen die Portugiesen. Wow, und sogar Portugiesisch mit den Augen des Glaubens. Perfection. Das war perfekt. Look. Schaut. Guys, we have read so many Bible verses. Look. Wir haben so viele Bibelverse gelesen. Paul is commanding us because it's written in the imperative. Paulus befiehlt uns, denn es ist im Imperativ geschrieben. Do not look at the things that you see. Schaut nicht auf die Dinge, die ihr seht. If you have a growth on your finger, wenn du einen Tumor an deinem Finger hast, you see it. Dann siehst du das. Paul says, don't focus on what you see. Paulus sagt, fokussiere dich nicht auf das, was du siehst. And then he says, but at what you cannot see. Und dann sagt er, sondern auf das, was du nicht sehen kannst. So look at this. Also schau. If you have a tumor on your finger, you can see that. Wenn du einen Tumor an deinem Finger hast, kannst du ihn sehen. But you cannot see the finger without a tumor, because every time you look at it, there's a tumor. Aber du kannst den Finger nicht ohne Tumor sehen, denn jedes Mal, wenn du ihn anschaust, siehst du, da ist ein Tumor. So Paul is telling you that you should look at what you cannot see and stop looking at what you see. Doch Paulus sagt dir, dass du auf das schauen sollst, was du nicht sehen kannst, und aufhören sollst, auf das zu schauen, was du sehen kannst. So how do we do that? Wie machen wir das? Look. Schau. I believe God's my provider. Ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. I really believe that. Ich glaube das wirklich. I believe, I believe, I believe. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Let me just open my app here. Lass mich kurz meine App öffnen. Look what money I have in there. Und schauen, wie viel Geld ich darin habe. Ah, it's in the negative. Ah, es ist im Minus. Ah, negative. Minus. I believe God's my provider. Ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. I believe God's my provider. Ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. Oh my God, I have a bill to pay. Oh mein Gott, ich muss meine Rechnung bezahlen. 3000 Reals. But my account is in the negative. Aber mein Konto ist im Minus. God provide for me, God provide for me. Gott versorge mich, versorge mich. We look all along at what we see when the Bible says stop it. Wir schauen den ganzen Tag lang auf das, was wir sehen, wenn die Bibel sagt, hör auf damit. And we never look at what we can't see when the Bible says do it. Und wir schauen nie auf das, was wir nicht sehen können, obwohl die Bibel sagt, mach das. So what the Bible says don't do, we do, and what the Bible says do, we don't do. Was wir gemäß der Bibel nicht tun sollen, das tun wir. Und was die Bibel uns aufträgt zu tun, das tun wir nicht. And then we say, hey, Reinhard, lay hands and impart the supernatural to me. Und dann sagen wir, oh Reinhard, leg mir die Hände auf und übertrage das Übernatürliche auf mich. I tell you what, some of us need the Bible smacked over their heads to finally obey it. Ich sage euch etwas, einigen von uns sollte man die Bibel auf den Kopf schlagen, damit sie ihr endlich gehorchen. Nobody said amen to that. Keiner sagt Amen dazu. Think about it. Denkt darüber nach. Some of us need the Bible smacked over the head that we finally learn to obey. Einigen von uns sollte man die Bibel auf den Kopf schlagen, damit wir ihr endlich gehorchen. You know, when I walked out of the doctor's office and the doctor said, sir, you have to go to the hospital immediately. Wisst ihr, als ich aus der Arztpraxis ging und der Arzt sagte, Herr Hirtler, Sie müssen sofort ins Krankenhaus gehen. And I did. Und ich tat es. And the doctor said, sir, you have leukemia. Und der Arzt sagte, Herr Hirtler, Sie haben Leukämie. Two doctors and three nurses. Zwei Ärzte und drei Krankenschwestern. Well, you had leukemia. Sie haben Leukämie. So I went home. Ich ging nach Hause. And I never went back to the hospital again. Und ich ging nie wieder ins Krankenhaus. I mean... To do what? Ich meine, um was zu tun? Pump my body full with some chemicals that destroy my good cells too? Um meinen Körper mit irgendwelchen Chemikalien vollzupumpen, die meine guten Zellen ebenfalls zerstören? I didn't want to. Ich wollte das nicht. I said to Debbie, I'd rather go and be with Jesus than be the guinea pig of the doctors. Ich sagte zu Debbie, ich gehe lieber und bin bei Jesus, als das Versuchskaninchen von den Ärzten zu sein. Ich sage euch damit nicht, was ihr tun sollt. Du musst das tun, was du in deinem Herzen glaubst. Du musst das tun, was du willst, was du glaubst. But a few months before, aber einige Monate zuvor dream, Jesus came to me. Ist Jesus in einem Traum zu mir gekommen. And he told me, und er hatte mir gesagt, dass er mich gesegnet hat, er hat mich geheilt und er hat mich gesegnet. Now, a few months later, the doctor says, sorry, you have leukemia. Und nun sagt der Arzt ein paar Monate später, es tut mir leid, Sie haben Leukämie. Tomorrow morning you'll go back and we'll discuss your treatment. Morgen früh kommen Sie wieder und wir sprechen über die Behandlung. But I didn't go back. Aber ich kam nicht zurück. I didn't want to discuss your treatment. Ich wollte die Behandlung nicht besprechen. I did not even want to look at the doctor's report. Ich wollte mir noch nicht einmal den Arztbericht anschauen. See, the doctor report said you're in trouble. Denn der Arztbericht sagte, Sie haben ein Problem. Listen, I'm not telling you what to do. Noch einmal, ich sage euch nicht, was ihr tun sollt. I'm just teaching you 2 Corinthians 4:18. Ich lehre euch einfach nur 2. Korinther 4:18. I had to choose to look at what I saw or to look at what I did not see. Ich musste mich entscheiden, ob ich auf das schaue, was ich sehe, oder ob ich auf das schaue, was ich nicht sehe. Every single day I had to make this choice. Jeden Tag musste ich diese Entscheidung treffen. I had to ignore my symptoms. Ich musste meine Symptome ignorieren. I had to ignore my oldest son who said, oh my God, Dad's gonna die. Ich musste meinen älteren Sohn ignorieren, der sagte, oh Gott, Papa wird sterben. I had to ignore all of Debbie's friends who tried to convince her to convince me to go to the hospital. Ich musste alle Freundinnen von Debbie ignorieren, die versuchten, sie zu überzeugen, dass sie mich überzeugt, ins Krankenhaus zu gehen. They knew that I wouldn't listen to this bunch of ladies, so they tried to get to her through this young lady to me. Sie wussten, dass ich nicht auf diese Gruppe Frauen hören würde. Deshalb versuchten sie, durch diese junge Dame zu mir durchzudringen. But Debbie didn't try to manipulate me at all. Aber Debbie hat nicht versucht, mich zu manipulieren. So look, also schaut. I had to live 2 Corinthians 4:18, otherwise I would probably be with Jesus now. Ich musste 2. Korinther 4:18 leben, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich bei Jesus. Mind you, that would be pretty cool too. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool. I couldn't be here with you. Aber dann könnte ich jetzt nicht mehr hier bei euch sein. Clayton wouldn't have me as a dad. Und Clayton hätte mich nicht als Papa. So maybe it's good that I'm here. Deshalb ist es vielleicht gut, dass ich hier But bin. Think. Aber überleg mal. So I had to look, I had to make a choice what to look at. Ich musste mich entscheiden, auf was ich schaue. Leukemia? Auf Leukämie? Oder auf das Unsichtbare, das sagt, du bist geheilt. Ich sah nicht, du bist geheilt. Gott hatte es zu mir gesagt in einem Traum. Es steht in der Bibel. Aber ich habe es nicht gesehen. Deshalb habe ich mich jeden Tag entschieden, dass ich auf das schaue, was ich nicht sehe. Ich ging herum und sagte, wenn Jesus das gesagt hat, dann werde ich auf das schauen. Wenn Jesus das gesagt hat, dann werde ich das glauben. Wenn Jesus das gesagt hat, werde ich nicht auf den Arztbericht schauen. Ich werde auf das sehen, was ich mit meinen natürlichen Augen nicht sehen kann. Und dann öffneten sich meine Augen und ich sah das, was ich zuvor nicht sehen konnte. Wenn du dich dafür entscheidest, das zu sehen, was du nicht sehen kannst, dann wirst du anfangen, das zu sehen, was du zuvor nicht sehen konntest. Wow, you are good. Wow, du bist gut. But think about it. Aber denk darüber nach. We have to stop making the visible world our reality. Wir müssen aufhören, die sichtbare Welt zu unserer Realität zu machen. Right now in this room there are lots of angels. In diesem Moment sind in diesem Raum viele Engel. Lots of them. Jede Menge. Right now in this room there are lots of miracles. In diesem Moment sind in diesem Raum viele Wunder. Right now in this room there are so many healings. In diesem Moment sind in diesem Raum viele Heilungen. Right now in this room there is millions of AIs waiting for people to grab. In diesem Moment sind in diesem Raum Millionen von Euros, die nur darauf warten, dass Menschen sie ergreifen. Right now in this room there is restoration of prodigal children. In diesem Moment gibt es in diesem Raum Wiederherstellung von verlorenen Kindern. Right now in this room there is restoration for broken marriages. In diesem Moment gibt es in diesem Raum Wiederherstellung für zerbrochene Ehen. Everything is in this room right now because we are the sons of God and belongs to us. All das ist jetzt in diesem Raum vorhanden, weil wir die Söhne Gottes sind und diese Dinge uns gehören. We need to stop to look at the pain, the problem, the bank account, the wife, the husband, the child, the drugs, the alcohol. Aber wir müssen aufhören, auf die Schmerzen, das Problem, das Bankkonto, die Frau, der Mann, das Kind, die Drogen, den Alkohol zu schauen. Stop, for heaven's sake. To put all of your focus on the natural and visible. Hört um Himmels Willen damit auf, euren ganzen Fokus auf das Natürliche und Sichtbare zu legen. Please. Bitte. Do you know, the one thing makes me so proud of Daniel, that Daniel diligently put these things into practice that I've taught him the last few years. Wisst ihr, eine Sache macht mich so stolz auf Daniel, dass Daniel diese Dinge gewissenhaft in die Praxis umsetzt, die ich ihm in den letzten paar Jahren beigebracht habe. There is a young man that has applied this principle. And he's got an incredible life, marries an amazing woman, is going to an amazing honeymoon, has a great wedding, and everything is perfect. Überlegt mal, da ist ein junger Mann, der diese Prinzipien angewendet hat und er hat ein fantastisches Leben, heiratet eine großartige Frau, geht auf wunderschöne Hochzeitsreise und hat eine tolle Hochzeit. Alles ist perfekt. And now he's getting skinny on top of that. Und jetzt wird er obendrein auch noch schlank. But you know what? Daniel had to constantly make this choice. Aber wisst ihr, dass Daniel ständig diese Entscheidung treffen musste? He could have chosen not to apply what he's learned with me. Er hätte entscheiden können, dass er die Dinge, die er mit mir gelernt hat, nicht anwendet. Other people who work with me, they don't apply these principles and they don't see the supernatural. Es gibt andere Personen, die mit mir arbeiten und die diese Prinzipien nicht anwenden und deshalb erleben sie das Übernatürliche nicht. Please, for heaven's sake, for the sake of the lost people and the glory of Jesus. Also bitte um Himmels Willen und um der verlorenen Menschen Willen und zur Ehre von Jesus. Please, bitte. Choose today. Entscheide dich heute. Say, God, I am so sorry that I keep staring and focusing on everything that I see with my natural eyes. Und sage, Gott, es tut mir so leid, dass ich ständig auf alles starre und mich darauf fokussiere, was ich mit meinen natürlichen Augen sehe. I'm so sorry that I fill my heart with everything my natural eyes see. Gott, es tut mir so leid, dass ich mein Herz mit allem gefüllt habe, was meine natürlichen Augen sehen. God, I'm so sorry that day and night I allow these things to fill my heart. Gott, es tut mir so leid, dass ich Tag und Nacht erlaube, dass diese Dinge mein Herz füllen. This has robbed me from a supernatural lifestyle. Das hat mich eines übernatürlichen Lebensstils beraubt. God, no more. Und sagt Gott, nicht länger. No more. Nicht länger. I'm going to see and look at and stare at the things that my natural eyes cannot see. Ich werde auf die Dinge sehen und starren, die meine natürlichen Augen nicht sehen können. I'm going to see myself doing greater works as Jesus did. Ich werde mich selbst sehen, wie ich größere Werke tue, als Jesus getan hat. I'm going to see greater works than Jesus did. Ich werde größere Werke sehen, als die, die Jesus getan hat. Oh, thank you. Oh, danke. Debbie says, finish your leukemia story. Debbie sagte, beende deine Leukämie-Geschichte. Okay, after about a month and a half. Okay, nach etwa eineinhalb Monaten. Debbie came to me and said. Kam Debbie zu mir und sagte. She said, sweetheart. Liebling. I do not want to encourage your faith. Ich möchte deinen Glauben nicht entmutigen. She said, I know you really live by faith. Ich weiß, dass du wirklich im Glauben lebst. But she says, please go back to the hospital to prove to all of these people that faith works. Aber sie sagte, bitte geh zurück ins Krankenhaus, um all diesen Personen zu beweisen, dass Glaube funktioniert. Also ging ich nach vielen Wochen zurück und sie sagten, wo sind sie gewesen? And I said, I've come back to do more exams. Und ich sagte, ich bin zurückgekommen, um weitere Untersuchungen machen Everything zu lassen. Was perfect. Und alles war perfekt. Everything was 100% perfect. Und alles war 100% perfekt. But people look. Aber Leute, schaut. Whenever I, Reinhard, wann immer ich, Reinhard, looked at what my natural eyes saw and did not look what the eyes of my heart should have seen, I didn't see the supernatural. Auf das schaute, was meine natürlichen Augen sahen, und nicht auf das schaute, was die Augen meines Herzens sehen sollten, dann erlebte ich das Übernatürliche nicht. I think of Brazilian kids care. Ich denke an Brazilian Kids Care. I tell you, I have no idea how many times I wanted to close it down, go back home to Austria or wherever, America or any other place in the world, and just leave Brazil. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich es einfach schließen und zurück nach Österreich oder Amerika oder an irgendeinen anderen Ort der Welt gehen und Brasilien verlassen wollte. It's honestly true. Das ist ehrlich wahr. Many times I thought, I don't want to do this anymore. Sehr oft dachte ich, ich möchte das nicht mehr tun. It's not worth it. Das ist es nicht wert. I don't want to fight with the unbelief of other people. Ich möchte nicht mit dem Unglauben von anderen Menschen kämpfen. I don't want to have to convince people that this is what God put on my heart and this is what I'm going to do. I don't care what it takes. Ich möchte die Menschen nicht davon überzeugen müssen, dass Gott dies auf mein Herz gelegt hat und dass ich das tue, egal was dafür notwendig ist. I don't like to fight with anybody. Ich kämpfe nicht gerne mit irgendjemandem. I teach my PA, we never fight with nobody. Ich lehre meine persönliche Assistentin, dass wir niemals mit irgendjemandem kämpfen. I have a mission to fulfill. I want to focus on my mission and run with it. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Ich möchte mich auf meine Mission konzentrieren und darin voranlaufen. Several times I said, you know what, this is, it's just not worth it. I'm going. Aber mehrmals sagte ich, das ist es einfach nicht wert, ich werde gehen. You know what I do? Wisst ihr, was ich tue? I have a chair in my house. Ich habe einen Sessel in meinem Haus. It's a chair that I love to sit in for hours. Es ist ein Sessel, in dem ich gerne stundenlang sitze. I sit in my chair and I stop looking with my natural eyes and I begin to see with the eyes of my heart and then I will keep going. Ich sitze in meinem Sessel und ich höre auf, mit meinen natürlichen Augen zu sehen und ich fange an, mit den Augen meines Herzens zu sehen und dann mache ich weiter. I can tell you that Brazilian Kids Care is an incredible miracle. Ich kann euch sagen, dass Brazilian Kids Care ein unglaubliches Wunder ist. And yes, we have wonderful people. Und ja, wir haben wunderbare Leute. We have Adriana, we have Paulo, we have an amazing, amazing team of people. Wir haben Adriana, wir haben Paulo, wir haben ein fantastisches Team von Menschen. But I'm telling you, if I would not have many times made a decision to not look at what I see with the natural eyes and close my eyes and see what I could not see with my natural eyes, Brazilian Kids Care would not be what it be today. Aber ich sage euch, wenn ich nicht oftmals die Entscheidung getroffen hätte, schau nicht auf das, was du mit deinen natürlichen Augen sehen kannst, und meine Augen schloss und das gesehen hätte, was ich mit meinen natürlichen Augen nicht sehen konnte, dann wäre Brazilian Kids Care nicht das, was es heute ist. I can apply this to every other area of my life. Und ich kann das auf jeden anderen Bereich meines Lebens übertragen. Decided to open the School of the Prophetic and Supernatural before it opened it all. Daniel und ich entschlossen uns, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen zu öffnen. Und bevor es überhaupt offen war, musste es beinahe wieder schließen. I had to take 100,000 reais to pay to make it even happen. Ich musste 18.000 Euro in die Hand nehmen, um dafür zu bezahlen, damit sie überhaupt stattfinden konnte. And then we opened it in February 2020. Und dann öffneten wir sie im Februar 2020. In Sao Paulo and in Goiânia. In Sao Paulo und in Goiânia. And then what happened? Und was passierte dann? Then the same month the pandemic came. Im selben Monat kam die Pandemie. And everything closed. Und alles wurde geschlossen. And da sorry, but Daniel said to me. Aber Daniel sagte zu mir. I think we have to close the school. Ich denke, wir müssen die Schule schließen. Because it's forbidden to meet together with people all over Brazil. Denn es ist verboten, sich mit Menschen zu treffen in ganz Brasilien. If I would have looked with my natural eyes, the prophetic school would have not happened 2020. Wenn ich mit meinen natürlichen Augen geschaut hätte, hätte die prophetische Schule 2020 nicht stattgefunden. I said to Daniel, it's the school, it's called the school of the supernatural, and it's not going to close because of a virus. Ich sagte zu Daniel, die Schule heißt die Schule des Übernatürlichen und sie wird nicht schließen wegen eines Virus. A virus doesn't close a supernatural school. Ein Virus schließt keine übernatürliche Schule. There are a whole bunch of students here. In 2020 we did all 8 weekends and we did it without masks. Es sind eine ganze Reihe von Studenten hier von 2020. Wir führten alle 8 Wochenenden durch und wir taten es ohne Masken. Think about this. Denk darüber nach. We did it through the pandemic, we did it through the threat of the police that they will close us down, we did it through everything. Wir taten es während der Pandemie, wir taten es trotz den Drohungen der Polizei, dass sie uns schließen würden, wir taten es trotz allem. Wisst ihr warum? Because what these two eyes saw, I refused to accept as the truth. Denn das, was diese beiden Augen sahen, lehnte ich als Wahrheit ab. I saw my students graduate inside of my heart. Ich sah, wie meine Studenten ihren Abschluss machten in meinem Herzen. I saw my students to get out there and prophesy and pray for the sick. Ich sah, wie meine Studenten rausgehen und prophezeien und für die Kranken beten. I saw my students walking in the supernatural before I saw anything with these two eyes. Ich sah, wie meine Studenten im übernatürlichen Leben, bevor ich irgendetwas mit meinen natürlichen Augen sah. I saw Daniel as being the most incredible director of our school before I ever saw him being able to organize anything. Ich sah, dass Daniel der fantastische Direktor von unserer Schule ist, bevor er überhaupt in der Lage war, irgendetwas zu organisieren. Stop staring at what you see with your natural eyes. Hör auf das zu starren, was du mit deinen natürlichen Augen siehst. Please stop. Bitte hör auf. And say, und sag, what did God say? Was hat Gott gesagt? When God said it, then the visible will come from the invisible, but you first have to see it. Wenn Gott es gesagt hat, dann wird das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kommen, aber du musst es zuerst sehen. So whatever God said, you have to see and then you will see it with the natural eye. Wann immer Gott sagt, du musst zuerst sehen, dann wirst du es mit deinen natürlichen Augen sehen. This world, diese Welt is looking for people who see things that they have never seen because they only look in the natural. Diese Welt sucht nach Menschen, die Dinge sehen, die sie nie zuvor gesehen haben, weil sie nur auf das Natürliche schauen. This world is desperate to find people. Diese Welt sucht verzweifelt nach Menschen, die sehen. Where the whole world says chaos, sickness, disease, poverty, genderism, blah blah blah blah blah blah blah. Wenn die ganze Welt Chaos, Krankheit, Seuche, Armut, Genderismus, bla bla bla sagt. This world is waiting for people that say you see genderism, but I see a pure race of young people that love Jesus passionately. Diese Welt wartet auf Menschen, die sagen, du siehst Genderismus, aber ich sehe, wie sich reine junge Menschen erheben, die Jesus leidenschaftlich lieben. Where you see socialism that takes our money away, I see people that are powerfully prosperous and generous and help the poor. Wo du Sozialismus siehst, der dir dein Geld wegnimmt, sehe ich Menschen, die mächtig und wohlhabend sind und den Armen helfen. Where you see people being destroyed because our health system is going down the drain, I see people walking down the street and healing the sick. Wo du Menschen siehst, die zerstört werden, weil unser Gesundheitssystem den Bach runtergeht, sehe ich Menschen, die durch die Straßen gehen und die Kranken heilen. Do you know what I've decided? Wisst ihr, wozu ich mich entschieden habe? I don't need the Brazilian government to help me open orphanage. The Brazilian government needs me to open orphanage. Ich brauche die brasilianische Regierung nicht, um Waisenhäuser zu öffnen. Die brasilianische Regierung braucht mich, um Waisenhäuser zu öffnen. They need us. Sie brauchen uns. Brazil needs the sons of God walking out in the street and manifesting heaven on earth. Brasilien braucht die Söhne Gottes, die durch die Straßen gehen und den Himmel auf der Erde manifestieren. Don't wait for the government because you think you need it. The government needs you. Warte nicht auf die Regierung, weil du denkst, dass du sie brauchst. Die Regierung braucht dich. I wish we could finally see with the eyes of our heart what is going on in the spiritual world. Ich wünschte, wir könnten endlich mit den Augen unseres Herzens sehen, was in der geistlichen Welt vorgeht. Wir würden umhergehen und wo immer wir sind, das Reich des Himmels manifestieren. You have to choose, are you going to look at what you see or are you going to look at what you do not see? Du musst entscheiden, ob du auf das schaust, was du siehst, oder auf das, was du nicht siehst. Let's finish this verse. Lasst uns diesen Vers beenden. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. 2 Corinthians 4:18. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. 2 Korinther 4:18. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Look at this. Schaut euch das an. You see your sickness right now, but that's temporary. Your healing is eternal. Du siehst deine Krankheit in diesem Moment, aber das ist zeitlich. Deine Heilung ist ewig. You see your negative bank account, but that's temporary. But your provision and your prosperity is eternal, because in heaven you will walk on streets of gold. Du siehst dein Bankkonto im Minus, aber das ist zeitlich. Doch deine Versorgung und dein Wohlstand sind ewig, denn im Himmel wirst du auf goldenen Straßen gehen. Wir müssen verstehen, dass das Unsichtbare das Ewige ist, das nie von uns genommen wird. And the visible is temporary. Und das Sichtbare ist zeitlich. So yes, there might be mess in your body, but it's temporary. Also ja, es herrscht vielleicht Chaos in deinem Körper, aber das ist zeitlich. Ja, da ist vielleicht ein Chaos auf deinem Bankkonto, aber das ist zeitlich. Ja, da ist vielleicht ein Sohn oder eine Tochter, die verloren sind in den Händen des Teufels, aber das ist zeitlich, denn du und dein Haus sollen gerettet werden. Every promise God has given you is eternal, because heaven and earth will go away, but his word will never pass away. Jede Verheißung, die Gott dir gegeben hat, ist ewig, denn der Himmel und die Erde mögen vergehen, aber sein Wort wird nie vergehen. If God said it, I believe it and it is settled. Wenn Gott es gesagt hat, glaube ich es und es ist erledigt. So look at how many promises God has given you that you've made temporary, but in reality they are eternal. Also schau, wie viele Verheißungen Gott dir gegeben hat, die du auf das Zeitliche begrenzt hast, obwohl sie in Wirklichkeit ewig sind. You've made them temporary because you keep looking at what you see. Du hast sie zeitlich gemacht, weil du auf das schaust, was du siehst. People of God, lift up your eyes of your hearts and begin to see. O Volk Gottes, erhebt die Augen eures Herzens und fangt an zu sehen. See yourself pregnant if you are a barren woman. Sieh dich selbst schwanger, wenn du eine unfruchtbare Frau bist. See yourself healed if you are a sick person. Sieh dich geheilt, wenn du eine kranke Person bist. See your marriage blossoming and prospering if it's in a mess today. Siehe deine Ehe aufblühen und gedeihen, wenn sie heute noch ein Chaos ist. Your prodigal child is lost and walked away from God. If God has given you a promise, see that promise and stop looking at the natural. Wenn dein Kind verloren ist und sich von Gott abgewandt hat und Gott dir eine Verheißung gegeben hat, dann sieh diese Verheißung und hör auf das Natürliche zu sehen. That moment God said it, it's the eternal truth. In dem Moment, in dem Gott es gesagt hat, ist dies die ewige Wahrheit. Denn der Himmel und die Erde werden vergehen, aber sein Wort kann nicht vergehen. So if you can shift in your thinking and understanding, wenn du also in deinem Denken und Verstehen einen Wandel vollziehen kannst, to this simple truth, zu dieser einfachen Wahrheit, that heaven is not a new beginning after you leave this earth, dass der Himmel kein Neuanfang ist, nachdem du diese Erde verlassen hast. Heaven is a continuation of your life on earth. Stattdessen ist der Himmel eine Fortsetzung deines Lebens auf der Erde. Jesus said, he who believes in me, even though he dies, he shall continue to live. Denn Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So you are going to continue to live on in eternity, because that's the life that you're supposed to start now. Das heißt, du wirst weiterhin leben in Ewigkeit, denn dies ist das Leben, das du schon heute beginnen sollst. Don't wait for heaven for one day when you leave this earth. Warte nicht einen Tag länger darauf, dass der Himmel erst kommt, wenn du diese Erde verlässt. Because the world around you is waiting for heaven to manifest itself today. Denn die Welt um dich herum wartet darauf, dass sich der Himmel heute zeigt. Heaven now. Der Himmel jetzt. Right, Jonathan? Heaven now. Stimmt das, Jonathan? Der Himmel jetzt. Jonathan has a blog about heaven now. Jonathan hat einen Blog, der Himmel jetzt heißt. Do you have your blog on in English and Portuguese too? Hast du deinen Blog nur auf Englisch oder auch auf Portugiesisch? Okay, so we have the site. Okay, wir haben die Seite. Jonathan is a guy who believes that heaven needs to manifest itself now. That's why he sees miracles every week. Jonathan ist ein Mann, der glaubt, dass sich der Himmel heute manifestieren sollte. Deshalb erlebt er jede Woche Wunder. Wenn Jonathan nur das sehen würde, was er mit den natürlichen Augen sehen kann, würde er die Wunder nicht jede Woche erleben. Er glaubt an die unfehlbare Wahrheit des ewigen Wortes von Gott. Du musst dich also entscheiden, ob du verändern willst, worauf du schaust. Wenn du erst einmal siehst, was ewig ist, wird es sich hier in deinem Leben manifestieren. Does not work the other way around. Es funktioniert nicht andersherum. Hey guys, we're gonna call our prophetic students. Hey Leute, wir rufen nun unsere prophetischen Studenten nach vorne. So, here's what I want you guys to do. Hier ist, was ich möchte, dass ihr tut. If you are sick, wenn du krank bist, kommst du nicht gleich nach vorne zu einem von diesen Personen und bittest sie, für dich zu beten. Don't do that. Wir machen das nicht. You're gonna sit in your seat for a minute, du sitzt eine Minute lang in deinem Stuhl and you're gonna fix your heart. Und du richtest dein Herz aus. You're going to say, oh my God. Du sagst, oh mein Gott, I'm sorry. Es tut mir leid, I filled my heart with doubt. Dass ich mein Herz mit Zweifel gefüllt habe. Ich glaube nicht, dass du immer willst, mich zu heilen. Und dass ich nicht geglaubt habe, dass du immer willst, dass ich geheilt bin. You said that you carried away my sicknesses. Du hast gesagt, du hast meine Krankheiten getragen. I've looked at my symptoms, I've looked at my problems. Ich habe meine Symptome angeschaut, ich habe auf meine Probleme geschaut. I did not look at your word that guaranteed me that you have carried my sicknesses on the cross. Aber ich habe nicht auf dein Wort geschaut, das mir garantiert, dass du meine Krankheiten am Kreuz getragen hast. You're going to do that. Und dies wirst du tun. To start to think in your heart. Du wirst anfangen, in deinem Herzen zu denken, dass Jesus bezahlt hat, damit du geheilt bist. Und danach, wie lange auch immer du Zeit mit dem Heiligen Geist brauchst, kannst du nach vorne kommen. Then you can walk up to any one of my students. Und dann kannst du zu jedem meiner Studenten gehen. My students will not ask God to heal any of you. Und dann werden meine Studenten Gott nicht bitten, irgendeinen von euch zu heilen. God has done everything that needs to be done. Denn Gott hat alles getan, was getan werden muss. They're going to command the sickness to leave the body. Sie werden der Krankheit befehlen, den Körper zu verlassen. They're going to join their faith with your faith. Sie werden ihren Glauben mit eurem Glauben verbinden. And listen, students. Und hör zu, Studenten. Be sensitive to the Holy Spirit and let him direct you in a way that's out of your box. Seid sensibel gegenüber dem Heiligen Geist und lasst ihn euch auf eine Weise führen, die außerhalb eurer Box ist. Don't try to apply a technique of healing. Versucht nicht, eine Technik der Heilung anzuwenden. Follow the Holy Spirit and release his power. Folgt dem Heiligen Geist und setzt seine Kraft frei. Let's believe for an incredible outburst of miracles among us. Lasst uns für einen unbeschreiblichen Ausbruch von Wundern unter uns glauben. Holy Spirit, I thank you so much. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr. Right now the anointing is in these people to break the yoke of sickness and disease. Dass in diesem Moment die Salbung in diesen Menschen ist, um das Joch von Krankheit und Leiden zu brechen. Holy Spirit, I already stand against every spirit of infirmity in this place. Heiliger Geist, ich stehe jetzt schon auf gegen jeden Geist der Krankheit und der Schwäche. I tell you, you're a liar. You've been defeated on the cross. Ich sage dir, du bist ein Lügner, du wurdest besiegt am Kreuz. We reject you. Wir weisen dich zurück. Father, we thank you that your angels are all over this room. Vater, wir danken dir, dass deine Engel überall in diesem Raum sind. Angels of God, we release you to get busy and help these miracles to be released from heaven. Engel Gottes, wir setzen euch frei, dass ihr aktiv werdet und dabei helft, diese Wunder vom Himmel freizusetzen. Spirit of God, we thank you for your manifestation. Geist Gottes, wir danken dir für deine Manifestationen. And we desire manifestations of faith. Und wir begehren Manifestationen des Glaubens. Healings and miracles. Heilungen und Wunder. We thank you that we can rely on you. Wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können. And we already give you glory and praise for incredible miracles and life change. Und wir geben dir bereits jetzt Ruhm und Ehre für unglaubliche Wunder und veränderte Leben. We already see these miracles with the eyes of our faith. Wir sehen diese Wunder bereits mit den Augen unseres Glaubens. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Thank you, Jesus. Und danke, Jesus. All right, if you need healing, go ahead and go to these people. Se você já fez essa... After you fixed your heart. Okay, wenn du Heilung brauchst, geh zu diesen Personen, nachdem du dein Herz ausgerichtet hast.